Schon früh genug jetzt. Wir haben noch 3 Minuten. Wir machen jetzt noch den Soundcheck. Den können ruhig alle mithören. Das Lästern müssen wir jetzt ein bisschen einstellen. La, la, la, la, la, la. Du hast die 2. Ja. Das ist aber jetzt. Was ist das jetzt? Ein ziemlicher Furzton. Ja. La, la, la, la. Wo kam der her? Meiner Meinung nach? Nee. Ach. Na? Ach, das Fenster ist aufgegangen. Wie geil. Das geht ja Film schon wieder zu. Den Furzton haben wir da ja nochmal. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ist elektrisch. Das geht selbstständig auf und lüftet eine Viertelstunde. Was ziemlich blöd ist, weil es ist hier frisch genug, würde ich sagen. Ja. Misst das die Konzentration von irgendwas in der Luft und geht dann automatisch auf? Nee, das wäre. Brauche ich das fürs Klo auch? Das wäre ja noch teurer geworden. Nein, der geht um bestimmte Uhrzeiten. Du siehst ja auch diese fachmännische Verlegung hier. Ja, ist bei uns nicht anders. Das Gute an dem Teil. Das musste ich mir selber bauen, weil es gibt sowas echt nicht fertig zu kaufen. Und das ist ein Garagentoröffner. Wenn den jetzt noch ein leise hättest. Der hätte auch die Kraft, dieses gesamte Fenster aus der Wand zu ziehen. Deswegen muss ich immer vorsichtig mit dem Ding umgehen. Ja, aber wenn das jetzt noch ein leise wäre. Ja, oben hörst du es auch noch sogar. Aber das stört ja nicht. Nachts, wenn das abends, hörst du es oben nicht mehr. Aber warum, wie, ach so. Es geht darum, dass es hier unten echt ein feuchter Keller ist. Und der misst die Feuchtigkeit, oder was? Nee, der misst gar nichts. Das ist einfach eine Zeitschaltuhr. Okay. Ich höre nichts. Warum hört er denn? Ist ja auch noch nicht um... Ja, 58 Jungs, also nur werde man nicht nervös. Nein, der ist TJ wieder. Wir werden sie heute mal namentlich vorstellen. Wen, TJ? Nee, unseren Chat. Ach so. Ja, ist ja TJ auch bei. Ja. Das geht ja gar nicht. Na, 59, ich fang mal langsam an hier. Oh Gott, ich werde erwähnt. Ich will mal auf 1000 Mikes. Muss ich mal anfangen mit. Ja. Ich bin fick und fertig. Wir sind ja ein bisschen früh. Warte mal, 1000 Mikes zulassen. Ja, so ja. 1000 Mikes sind wir schon mal drauf. Jetzt kommt noch Mixer leer. Jetzt geht das ja sowieso erstmal 10 Minuten. So, ich höre was, ich höre nichts. Ich höre was. Kommt wieder ich finde, die Technik haben wir ja mittlerweile gut im Griff. Da kann ja keiner was sagen. Oh, jetzt wir haben immer nur noch 3 Stunden bei Mixer leer, die Wichser. Die wollten das auf 4 Stunden umstellen. Haben sie bis heute nicht geschafft. So. Wir sollten sie niederwalzen. Ich muss mal mit einem Panzer hin oder irgendwie so. Jetzt wirst du auch mal lauter loslegen. Ich muss dich wieder mal ich sag noch gar nichts. Ja, ja. Ich war so aufgeregt, als dieser Fenster. Wir machen jetzt einen Soundcheck. Kam wieder völlig überraschend der Anfang des Podcasts. Zack, ist er da. Ja, Showtime. Ne? Oh, jetzt ist 19 Uhr. Jetzt sind wir jetzt live. Ja. Okay. Okay, dann fangen wir mal an. Vom letzten Mal. Nein, wir müssen ja erstmal erstmal müssen wir sagen Hallo in die Runde. Und wir begrüßen unsere Chat-Teilnehmer. Oh Gott. Bogi Down Hypnot, der Abrocker, Interceptor natürlich, unsere Schreibfee, die Miss Marple, Mr. Stringer. Ich weiß gar nicht, wie sitzen die jetzt nebeneinander im Chat? Ich weiß nicht, aber es hört immer nach Stringer, hört sich immer nach String an. Das ist ja, ich finde das, ich werde da mal geil von. Den Stellinger und natürlich TJ. So, jetzt haben wir auch die richtige Lautstärke, glaube ich. Ach, für dich ist auch egal. Ich habe das nur gemacht, weil ich hatte natürlich wieder die App geschlossen und konnte jetzt gerade nicht in Evernote reinschauen, aber... Nee, so. Also ist auch nicht, also letzte Folge war jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben wieder eine Postkarte bekommen. Die ist geil. Von Öne, aka kein Muggel mehr, aus dem Ländle, aus Bratislava. Ach, die, ja, okay. Die hatte ich dir eingescannt wie immer geschickt und die zweite konnte ich dir jetzt nicht so einscannen und schicken. Wobei erstmal Bratislava, das war hübsch, was er da gemacht hat. Mit Koordinaten konnte man in die Maus hinterher stalken. Also ich war in Bratislava, so geil ist die Stadt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von oben sah es gut aus, aber ja, ich gucke über Google Earth immer noch. Ich mag ja dieses hinterher stalken allzu gerne. Und die zweite ist ja wohl die geilste Postkarte. Ich meine, ich freue mich über jede Postkarte, aber das ist schon eine besondere. Vor allen Dingen, die ging wirklich als Postkarte durch, das muss man mal sagen. Ich weiß gar nicht, ist das das DIN A4 fast, ne? Sag mal, was ist denn das hier oben? Der hat übrigens, das ist ja selber hier, siehst du das? Auf der Briefmarke. Auf der Briefmarke. Ich war mir erst nicht ganz sicher, aber ich dachte mir das auch, das kannst du aber ganz einfach machen über diese elektronische Briefmarke. Ja, aber da müssen wir es auf jeden Fall so, nur so. Wir können es ja nicht so zeigen. So habe ich sie schon vertwittert. Echt? Ja, wenn er das öffentlich durch die Post schickt, dann kann ich eh darauf gucken. Also wir müssen das mal beschreiben. Das ist so DIN A4 Postkarte mit Briefmarke mit eigenem Gesicht vom Absender drauf. Ja. Wie viel Briefmarke ist da drauf? 1,45. 1,45. Also ist als Großbrief gegangen. Ja, weil die ist komplett aus Metall. Also ansonsten lobe ich ja nichts extra, aber das ist schon die geilste Postkarte ever. Das muss ich ehrlich mal sagen, bis jetzt jedenfalls. Eine Metallpost. Ich habe echt die Briefkasten aufgemacht, welcher Idiot schmeißt mir da Blech rein? Ja. Und dann pudel ich das Ding da raus, das passte da kaum rein. Ich stell mir vor, du hättest nur so einen schmalen Briefkasten. Ja, also ernsthaft, das ist wirklich zu geil, das Ding. Komplett Metall, auch groß beschriftet, dass man es lesen kann. Mhm. Also DJ UKW, da hast du uns eine echte Freude mitgebracht. Schon ziemlich geil, das Teil. Wir sollten es auf jeden Fall nochmal mit einem Foto in den Podcast parken. Ich hätte gern, du brauchst draußen noch so eine Überwachungskamera, wie der Postkunde wo geguckt hat, als er das Ding reinwerfen musste. Also ich glaube, das hat ihn auch irritiert. Ja, das denke ich doch auch mal. Also das war schon sehr irritierend. Dann müssen wir gratulieren. Ja. Happy Birthday to you. Oh Gott, jetzt lässt er bestimmt gerade. Lässt er bestimmt gerade wieder die Hose runter. Hat er. Seine Frau hat die Karte auch gerade gelobt. Also favorisiert, nee, beherzt auf Twitter. Ach, du bist machst nebenbei noch Twitter. Wir haben hier Podcast. Ja, ich habe gerade mal. Bisschen mal wieder Showtime. Ich habe gerade extra mal angeguckt, was so Neues gibt. Unser. Wie hatten wir ihn genannt? Wie hatten wir ihn genannt? Wo bist du denn? Beim Geburtstag noch und bei unserem Videodreh. Wie hatten wir ihn genannt? Bigfoot. Sherpa? Ich will mal Sherpa sagen, aber das passt ja nicht. Mega, ach nee, das ist politisch unkorrekt. Ja. Das ist nicht erlaubt. Unser lieber Poilett hinter Bier hat heute Geburtstag? Ja. Und wird, Jörg, wie alt? Ich habe keine Ahnung. Wird 33 Jahre alt. Weißt du das tatsächlich? Warum sind wir eigentlich nicht eingeladen zum Saufen? Also da müssen wir jetzt nochmal, jetzt ist er auch nicht im Chat, ich hoffe, naja. Das freut mich auch. Vier Lagen halt, ne? Wo ich gerade übrigens in Twitter reingucke, lese ich gerade, wäre das Event nicht ein Grund, endlich mal nach Hamburg zu kommen, und kommt als Antwort von JR, um dort in eine Tüte zu kacken? Fragezeichen. Da kommen wir auch noch zu. Herrlich, da kommen wir da ja noch zu, ja. Sind schon... Also ja, lieber Poilettentapir, ich finde den Namen immer noch so geil. Der ist wie Johnny Cash. Das ist aber falsch geschrieben, glaube ich. Da wird Tapir hin mit IE geschrieben. Ja, der hat ja einfach nur das P und das T vertauscht. Ja, aber Tapir wird doch hinten nicht mit IE geschrieben. Das glaube ich ganz nicht. Aber Papier? Klar wird Papier hinten mit IE geschrieben. Ach so, meinst du das? Der hat nur das... Ach ja, okay. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, okay, stimmt. So, dann kommen wir jetzt zu den Schminktipps mit dem kleinen Tracer und D-Buddy. Was bist du? Ich wollte das einfach mal reinbringen. Was ein anderes? Das gab es noch nicht. Schminktipps. Schminktipps für Geocacher. Es gibt so viel für Geocacher, warum gibt es nicht Schminktipps? Das heißt, wir müssen unbedingt versuchen, auch Hörer zu gewinnen, ja. Auf jeden Fall, ja. Was immer wir damit wollen. Nee, also, was habe ich noch? Die Reaktionen auf deinen Artikel, seid ihr noch ganz dicht, war schon bemerkenswert. Also, das hat ja doch scheinbar viele beschäftigt. Also selbst da kam noch die ein oder andere Begründung, warum eigentlich nur zufällig man gerade am 29. auf Montagabend, weil man so typisch auf ein Event geht, da zufällig vorbeifuhr. Ja, weil man geil ist auf dieses Souvenir. Weil man es zugibt, finde ich es gar nicht schlimm, aber dieses Drumherum-Gerede. Also. Mir ging es auch ja, ich glaube, das war auch nur so überflogen. Die haben es auch manche nicht richtig gelesen. Mir ging es gegen das Souvenir. Mir ging es einfach nur darum, wenn ich das halbe Jahr mich über Souvenirs aufrege, dann kann ich an diesem Event dann nicht dastehen nach dem Motto, huch, jetzt habe ich es zufällig bekommen. Ja, genau. Geocaching.com oder Groundspeak, wie kriege ich es jetzt wieder weg? Im Gegenteil, ich fand es ja genauso hohl zu sagen, auf keinen Fall, es ist doch genauso hohl. Dieses ganze Fanatische in beide Richtungen ist doch wieder, naja. Was komme ich mit BW-Duschlatschen? Nee. Mit der BW-Duschern? Ja, wir waren bei den Schminktipps. Ach so, okay. Siehst du, ich habe wieder so einen Trend losgetreten. Also, ich bin heute verwirrt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Wir sollten nochmal so ein Video machen mit Schminken. Ja, also das Video war so, wir haben ja kurz drüber gesprochen, fand ich es ja immer noch seltsam, dass das 700 Mal in einer Woche abgerufen wurde und dann war tot. Also scheinbar haben wir doch nicht mehr Hörer als die 700. Wahrscheinlich waren wir es selber auch dreimal. Mehr? Also 300 mehr. Mal? Ich hab das wirklich oft geguckt. Ich lobe mich sonst nicht selber, aber das fand ich geil. Das Video ist echt einfach klasse geworden. Das habe ich schon alleine wieder Musik ein paar Mal hier geguckt. Und Heike auch. Also unser Aufruf an euch da draußen, wir wollen die 1000 schaffen. Draufklicken, ja, nochmal abspielen. Guckt es euch noch an. Lasst es einfach nebenbei laufen. Ist nicht so, dass wir da irgendwas von hätten, aber irgendwas müssen wir auch mal fordern. Wir will schon keine Wunschliste, nichts haben, mein Gott. Ach, irgendwas muss immer. So. Was haben wir noch? Das fand ich gut. Wir kommen jetzt in Richtung Events wieder. Ja. Weil wir kommen ja nicht drum rum. Also ich meine, auch wenn wir sie scheiße finden und nicht auf so viele gehen, aber ja. Ja, so scheiße finden wir sie nicht. Wir sagen ja einfach manchmal. So doch, heute fand ich wieder eins richtig scheiße. Es läuft ja unter dem Motto. Also nein, aber Events bewegt ja halt offensichtlich die Szene. Ich meine, egal wo du guckst und liest, Events ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Kein Podcast ohne Event. Da, ganz so würde ich es nicht sehen, aber im Moment ja. Es ist die Sommersaison, jetzt gehen die Events ja auch los. Wir wollten ja auch nochmal ein Hörer-Event machen. Ja, übrigens, wo wir es geplant haben, würde es gehen. Ja, das hört sich gut an. Müssen wir mal nochmal uns über Datum und so unterhalten, aber ja. Ja, wir werden auch irgendwann eins machen. Es wird aber weder mega noch Witz, was weiß ich, wir werden auch keine Attraktionen bieten, außer uns. Du kannst doch nackt da hinstellen. Ja, das können wir machen. Kommt jetzt Fleischwürste. Oh, doch, einer kommt. Fleischwürste. Toilettenpapier, wenn der hört, was von nackt kommt, der auch. Also. Der kommt ja eh unten ohne. Aber du wolltest jetzt verwirre ich dich schon wieder, du wolltest ja eigentlich auf die Mega-Absage. Ja, wir kommen ja jetzt in die Richtung Events und jetzt wird es ja auch absurd. Ich meine, jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein, sonst wird uns ja wieder gleich sonst was unterstellt. Es geht also überhaupt nicht darum, die hat den noch gar nicht gesehen gehabt, den Film? Was nicht? Wir haben tatsächlich noch jemanden im Chat, der den Film noch erkennt, das kann doch nicht sein. Also wird tatsächlich noch mehr Werbung machen, wa? Ja. Naja, wie gesagt, das ist ganz wichtig, damit nicht wieder irgendwer das alles falsch versteht. Da können die Owner nichts für von dem Event und so, aber es ist so absurd. Wir haben eine solche Megaschwemme, das Mega Kiel wurde schon veröffentlicht und nächsten Tag schon verschoben, weil zufällig zeitgleich am Bodensee auch als ist. Ich meine, gut, die kommen sich natürlich hart ins Gehege. Ja, genau. Also das ist so ich absurd, fand es schon mal peinlich. Es lief ja wieder so auf dem Pantoffel-Event in Krein-Dings wurde verkündet, dass es ein neues Mega im Norden gibt, das Mega am Kiel. Jetzt hat man sich dummerweise denselben Termin wie das Mega am Bodensee. Ja, war unglücklich. Und verschiebt es dann nach Rücksprache mit den Ownern, um sich nicht in die Quere zu kommen. Ich frage mich, weiß ich nicht, ich meine, noch weiter geht in Deutschland kaum, oder? Ja, ich weiß auch. Guck mal, jetzt gerade Miss Marple schaut immerhin schon mal. Nee, sag ich auch. Also das fand ich, wie gesagt, das geht weder gegen das Mega Kiel noch Mega Bodensee, sondern es ist einfach so, es ist so absurd, dass jedes Dorf sein Mega im Moment veranstaltet, dass... Ja, aber ich weiß das gar nicht. Also so ein Treffen ist doch für Geocacher. Wie hochtrabend seid ihr eigentlich? Ich muss jetzt wirklich da reinschießen, dass ihr meint, ein Mega am selben Tag verschieben zu müssen, dass Kiel-Bodensee, wie viele Kilometer, müsste man gleich mal googeln, das auseinander ist, dass man meint, okay, ich kriege nicht genügend Leute. Das dürften fast 1000 Kilometer sein, Und selbst die Shops, also ich meine, die Shops sind ja jetzt nicht weder alle im Süden noch alle im Norden. Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das haben die schon geschickt gemacht. Also, obwohl ich das genauso sehe wie du, glaube ich, wäre dieses Gejaule das ganze Jahr über gegangen. Warum fahren die das denn im gleichen Blablabla? Ich wäre gerne da und da und bla. Aus jeder Ecke wäre wieder geschossen worden. Also da verstehe ich die echt. Ich hätte es auch gemacht. Ich hätte es auch verschoben. Ja, aber wenn es noch Challenges gäbe, hätte man machen können, zwei Megas an einem Tag. Ja, genau, das stimmt. Ich finde es auch komisch, aber ja. Ja, und dann bist du hier auf deinen Saarfuchs gegangen, der mal den... Ich muss vorher sagen, weil das würde auch dazu passen. Weil ich habe lange überlegt, ob ich da überhaupt noch mal was zu sage, aber es liegt mir doch am Herzen. Nachdem ja hier die Mega im Norden Event-Owner-Spacken, da der Bilderklauer und die Winkerfleischtante nun meinten, anderen per Mail erzählen zu müssen, dass ich ja nun gar nichts für die Community aber würde. Es hat mich dann doch getroffen. Jörg, wir brauchen so Jingles. Wir müssen fürs nächste Mal irgendwie so Jingles reinfinden, weil es geht jetzt di-di-di-di. Ja, das stimmt. Jetzt kommt das Mega in Stade. Nein, also das Mega in Stade wird super. Da bin ich mir immer noch völlig sicher, aber nicht durch die Owner, sondern trotz der Owner. Ja. Mal ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, die behaupten also anderen gegenüber per E-Mail mal von dem Stil abgesehen, nachdem ich schon gesagt habe, pass auf mal, ich schreibe da nichts mehr drüber, mussten sie ja noch nachkarten. Na, das kann ich auch. Da kenne ich ja nichts. Das, ich hätte gar nichts für Community. Ich hätte ja nicht mal mehr einen aktiven Cache. Also ja, das stimmt. Und glaub mir, das ist was für die Community. Du bist ein totaler Schmarotzer. Ich bin da völlig ungeeignet für. Und solange so geile Caches liegen, gerade hier in unserem Bereich, warum soll ich denn da auch noch einen zwischenschmeißen? Das ist doch völlig schwachsinnig. So, und dann kommen wir mal zu den beiden, die ja von sich behaupten, sie würden die Community ja mit allen beglücken. Also mal abgesehen davon, dass sie Wälder für sich reservieren und Bilder bei Earthcaches klauen. Aber das war noch unter dem Namen Mod. Ja, sie öffnen, mussten den jetzt Namen ja schon wechseln. Nach Namen, nach zwei Lady Sotheby. Ja. Nein, sehen wir mal, was, sie machen das mega in Star. Da machen sie echt eine Menge Leute eine Freude. Das ist ja das, was sie letztendlich sagen. Und das stimmt ja auch. Dazu muss ich Ihnen mal sagen, pass mal auf, Mädels. Wir machen das jeden Monat. Ne? Denn Podcast ist nicht viel anders als ein Event. Wir machen auch 2000 Leuten pro Monat eine Freude und wir bezahlen die Herstellung dieser Freude sogar noch selber. Das heißt, ich schmarotze mich nicht irgendwo durch, sondern ich bezahle das selber, ich baue die Infrastruktur auf und stecke da noch Zeit rein und laber nicht nur Dünnschiss. Weil wer macht denn das in Stade? Die Infrastruktur macht der Verein, die Festung, die das sowieso 2 bis 3 Mal ja. im Jahr macht. Für die ist das einfach nur mit der Hand aus der Hand geschüttelt. Die Infrastruktur rum macht die Stadt. Die freut sich nämlich über die Kescher, weil sie da auch ein paar Einnahmen hat. Denken und den Sie Verkehr zumindest. Zwischen Stade und der Festung, die macht die KVG. So, und damit ist schon mal die gesamte... Macht das nicht der HVV? Naja, egal. Ja, egal, aber egal. Auf jeden Fall haben mit diesem ganzen Kram die beiden schon gar nichts zu tun. Fürs Geld müssen sie auch nichts tun. Kümmert sich der Verein drum, weil er aus seinen gewissen Gründen sowieso nichts mit Geld machen darf. Das heißt, auch das haben sie nicht an der Hacken. Dann kommen ihre ganzen Attraktionen. Ja, da mussten sie einmal eine Firma anrufen und sagen, hört mal, wir haben hier 1200 technisch Interessierte vor Ort. Wollt ihr hier Geld verdienen, kommt ihr vorbei und dann kriegen sie ein Ja und dann war es das auch an der Arbeit. Ja, das würdest du natürlich auch machen, wenn du solche Sequitoren da anbietest oder mit so einem Hubschrauber. Ja. Why not? Ja, aber der Aufwand, die zu kriegen, diese Firmen, ist ein Witz. Ja. Und ich garantiere dir, wo die innerhalb der Festung stehen, das macht auch noch wieder der Festungsverein. So, dann bleibt noch das Geld einzunehmen. Das macht eine Firma in Kiel für sie. Also was machen sie genau? Sie machen dieses Listing und sie machen diese Internetseite mega im Norden. Hast du dir die beiden mal angeguckt? Das Listing ist inhaltlich komplett veraltet und die Seite mega im Norden ist so richtig scheiße bis auf die Newsseite. Ich traue mich nichts zu sagen, damit ich nicht ausgeladen werde. Ja. Nein, also kurz und gut, ich musste es einfach mal sagen. Eigentlich tun die beiden gar nichts und sollen den Rand halten. Und wo es im Chat jetzt steht, die Doppel-O-Agenten hätten es schön erklärt. Sorry, ich mag die beiden, aber die haben einen Stand von vor 3 Jahren und das ist in ihrem Podcast leider allzu deutlich zu merken. Und ich finde das, was da rauskam, einfach nur noch, also Palk, das tut mir leid. Palk hat es auch nochmal schön zusammen. Sie machen natürlich Öffentlichkeitsarbeit, aber das machen sie auch nicht, denn dafür haben sie 2 Blogs, oder genau gesagt, haben sie jetzt nur noch einen. Ja. Und wie Schmelly Online jetzt gerade mitteilte, es sind noch Karten zu haben. Ja, da wollen die Krise noch nicht mal voll. Na, ich musste das auch einfach mal loswerden. Ich habe mir das lange überlegt, ob das jetzt fair wäre oder nicht. Und ich finde das fair, denn sie haben angefangen, mich hinterhältig zu beleidigen dabei über E-Mails bei anderen. Und das lasse ich so nicht stehen, weil ich nach meinem Empfinden machen die beiden da so gut wie gar nichts, außer ein bisschen telefonieren. Also ich finde, die beiden sollten einfach mal aufs Klo gehen, ein bisschen Gewicht verlieren, ein bisschen lockerer zu werden. Und dann sollen sie ihr Event machen. Eben. Wir das freuen Event, uns alle drauf, aber mal, es heißt ja immer ihr. Das Event wird gut werden, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber mal noch realistischer gesehen, also ab von den beiden jetzt. Ne? Es gibt durchaus Megas, da ziehe ich den Hut, was die Leute da wirklich aufgebaut haben. Das ist richtig klasse. Aber dieses Mega hier, im Prinzip veranstaltet dieser Festungsverein jährlich 2 bis 3 Kirmesse, und das meine ich durchaus positiv, um auch ein bisschen Geld für ihre Festung reinzukriegen. Mit der Stadt zusammen, weil die verdient natürlich auch dadurch, dass die Leute in die Stadt kommen. Jetzt ist das Umfeld dort drumherum aber ziemlich dünn besiedelt und jetzt kleben sie da einfach mal einen Zettel Geocaching oben drauf und machen das, damit sie 1200 Leute da hinkriegen. Das ist ja nichts Verwerfliches, aber das ist die Realität. Das ist kein Geocaching-Event, sondern es ist eine Kirmes, wo Geocaching oben drauf geklebt wurde. Und dafür brauchten sie die beiden Pappnasen, die oben auf dem Podest stehen und sagen können, hier, das sind die Geocacher. Aber ich würde es eigentlich, ich überlege mir gerade, wie ich mein Mega machen würde. Tracers kleines Mega-Winke-Winke-Event. Ich würde es genauso auf machen. Autobahnraststelle. Und der Höhepunkt wäre, dass ich mich einfach auf so einem Wagen unter Musik, also den Einmarsch der Walküren von Hecht so in die Arena ziehen lasse und dann so winke, winke, hier ist euer Ona. So mit so einem Goldkranz obendrauf. Podestständer. Bevor das da oben weggeht. Das stimmt, am 15. bis 17. April 2016 gehört die Elbfestung exklusiv der Geocacher-Welt. Das stimmt, das ist die Überschrift. Miss Marvel, da hast du recht, da steht, das stimmt sogar. Dazu muss man aber mal sagen, du musst da mal ansonsten hinfahren. Da fährt nämlich sonst keiner hin. Sonst diese Festung ist ansonsten komplett unbesucht, es gibt so Tolles ist. Ab und zu kommen mal diese Oldtimer, die treffen sich da. Genau. Der Hegelverein aus Stade ist da auch öfters. Und man sollte es sich einfach angucken. Also ich meine, dass die Festung einfach ein Stück Beton in der Nähe der... Die übrigens nie beschossen und die hat nicht einen Schuss abgekriegt von irgendwem. Ja, das ist dann halt so, aber okay. Also wie gesagt, ich will das Event gar nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das wirklich, wirklich klasse wird. Ich wäre auch gerne hingegangen. Ich finde schade, dass ich da jetzt raus bin, aber es macht nichts. Aber die beiden, ohne es tut mir leid, bleiben für mich Heckenpenner und nichts anderes. Und auch völlig stillos. Also spätestens als wir uns eigentlich geeinigt haben, pass mal auf, ich schreibe da nichts mehr zu und dann habt ihr auch eure Ruhe, hätten sie auch mal Ruhe geben können, aber sie wollen es ja scheinbar nicht. Mache ich gerne mit. Sag mal, Leute, könnt ihr mal aufhören, zwischendurch in diesem Admin-Chat hier rumzuschatten? Das haut mir immer die ganze Evernote auseinander. Machen wir mal weiter mit deiner Agenda. Ja. Du hast beim Saarfuchs sicherlich auch das Interview ich habe das nochmal aufgerufen, vom Megafon 5. Ich weiß da habe ich mir echt gefragt, sag mal, hat der vorher, also nicht der Saarfuchs? Nein, der Saarfuchs hat ja vollkommen gute Fragen gestellt. Interview mit dem Orga-Team, haben die vorher getrunken oder so? Also ich weiß, das ist ja keine Frage irgendwie mit Inhalt beantwortet. Also ich habe überhaupt, unser Podcast. Ich habe auch nicht ernsthaft, ja, aber wir haben sogar einen Disclaimer mal davor gehabt, der sagt, dass wir Scheiße bauen. Aber ich habe bei dem Interview ernsthaft nicht begriffen, soll das jetzt Satire gewesen sein, Ironie oder soll das witzig, ich verstehe den Ansatz nicht, ernsthaft nicht, für dieses Interview. Ich habe das komplett durchgelesen, weil ich das eigentlich interessant fand. Aber ich dachte, was ist das? Das ist so Titanic-like oder was? Für mich wirkt es so wie, ich bin gerade auf Droge und jetzt kommt so ein Interview rein und ich mach das mal. So liest sich das, ne? Also man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass man da willkommen ist oder so. Also ich lese mal eine Frage vor. Euer ist jetzt schon ein bisschen länger, also bei Saarfuchs, wie gesagt, zu finden. Euer Listing ist erst Ende Januar veröffentlicht worden. Warum seid ihr so spät dran? Antwort: Weil wir es nicht eher geschafft haben. Ja. Ja, okay. Ich meine, dass man auf so ein Interview keinen Bock hat, kann ich ja verstehen, aber dann mache ich es doch auch gar nicht. Also, beziehungsweise, ich glaube, wenn ich Saarfuchs gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob ich das veröffentlicht. Doch, das hätte ich auch veröffentlicht. Weil ja, doch. Ich mache mich ja nicht zum Affen, sondern die sich irgendwie. Er hat dann nochmal runtergeschrieben. Jetzt aber mal Scherz beiseite, also nach den 20 Fragen. Ja. Und noch ein paar ernsthafte Antworten. Was wird in diesem Jahr neu oder anders sein? Wird nicht verraten. Ja. Ja. Also ich habe das auch nicht. Ich will das auch nicht falsch hinstellen. Das mag auch vielleicht witzig gemeint sein. Dann hätte man aber es irgendwie erwähnen sollen. Weil man kann nun mal in Schriftform schlecht erkennen, ob das Satire, Ironie, witzig oder einfach abgebrüht ist. Ich fand es ein sehr unglückliches Interview für ein Event, das Leute anlocken soll. Also wenn du da bist, dann kannst du es vielleicht einschätzen und sagst, okay, die sind so. Ja, genau. Wenn du jetzt zu denen neu bist und denkst, ich informiere mich mal vorher, hätte ich das Gefühl, ob das alles so seinen richtigen Gang geht. Fand ich sehr, sehr komisch. Aber es ist halt auch nicht, jetzt schiebe ich mal was ein, also es ist halt auch nicht Zark hier. Für mich, Leute, schreibt euch das auf. Da kommen wir doch her, doch in der Reihenfolge. Ja, in der Reihenfolge, aber schreibt euch jetzt schon mal auf, der Event-Owner und Zack, derjenige, der in Deutschland ein Giga so organisiert, dass jeder glücklich wird, der sich um jedes Problemchen kümmert, das ist Zark hier. Ja. Schreibt euch das auf, wir kommen nachher dahin. Selbstausscheidung. Er kümmert sich, ist ein Kümmerer. So, was haben wir noch? Ja, bei Mega fiel mir halt auf, scheint so das neue Lost Place zu sein. Also alle versuchen da größer, länger, besser, alle wo jedes Dorf und Mega-Serien, jedes Jahr ein Mega. Und ich weiß nicht, ob das nicht kontraproduktiv ist. Ich habe so die Befürchtung, dass ich hatte dieses Jahr schon das Gefühl, so ein bisschen, die schon die ersten Schwierigkeiten haben, ihr Mega voll zu bekommen. Ja, deswegen ist ja Kiel nochmal verlegt worden. Weißt du, weil die Ströme aus Deutschland sich dann doch nicht in den Norden bewegen. Finde ich tatsächlich. Also, ja, aber das ist, glaube ich, auch ein Effekt davon. Dadurch, dass es so viele gibt, dann gehst du eben halt entweder an Bodensee oder nach Kiel. Wenn das 3 Megas im Jahr geben würde, würdest du vielleicht beide besuchen. Das spielt schon so ein bisschen damit rein, wo ich echt denke, sind das nicht langsam einfach zu viele? Also ich habe mir jetzt, wir waren ja hier auf diesem einen Event hier in dieser Kaffeebude da im Wald, mit dieser schrecklichen Bedienung und den teuren Preisen. Ja, da habe ich mir auch gedacht, also okay, jetzt nichts gegen den Owner, er konnte jetzt wenig dafür, dass die Location so war, aber wenn das ein Geocaching-Event ist, haben meine Freundin und ich so überlegt, dann gehen wir doch eher zu einem Mega. Aber wenn ich mir die Megas so anschaue, die momentan draußen sind, dann habe ich richtig Bock auf das, was die Schlemmercacher hier erzählt hatten, als sie mal darüber geredet haben, wie das wohl in England läuft. Irgendwie habe ich da so das Gefühl, also dass sie da vorher sammeln und das den Staffelstab übergeben. Das funktioniert hier nicht. Und da hatte ich dann irgendwie mehr Bock, als jetzt zum 5. Mal irgendwo hinzufahren, wo ich schon war. Also Lost in MV, das 7. Mal. Ja. Da unten. Guck mal, jetzt auch so ein Punkt. Aber jeder will ein Stück vom Kuchen. Und wenn es nicht finanziell ist, dann halt Fame als Veranstalter. Ja, welchen Film? Ja, aber ich frage mich immer, welchen Film. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr, wer was das erste Giga in München gemacht hat. Keine Ahnung, wer da ohne ist. Jetzt mal die Hand auf den Pillemann, ohne nachzugucken. Wer war der ohne des Mega-Events in Tippitappi? Ja, wüsste ich nicht. Wusste ich auch nicht, als ich da war. Alle ONA, das ganze Team aufzählen. Ja, weiß keiner. Also ich sage auch mal, wie gesagt, ich gönne ihnen das auch. Selbst wenn sie Fame bekommen, wenn sie ein vernünftiges Event dahinstellen, warum denn auch nicht? Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch München, da ist auch nicht alles glatt gelaufen, aber die haben es in den Griff gekriegt, obwohl es plötzlich Giga wurde, das ist schon eine reife Leistung. Ob das Event gut geworden ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie haben trotzdem die Linie gehalten, sie haben es hingekriegt, Hut ab. Ich mag es halt eben nur nicht. Das Einzige, wo die Owner dann bekannt sind, ist so wie hier im Stadion. Die kennen aber vorher schon alle, weil sie überall versuchen, sich immer in den Vordergrund zu spielen, wo überhaupt nicht viel gemacht wurde. Also ich glaube, die aus Stadion, die kennen wir hier im Norden, aber eher, weil sie vorher so mit Peinlichkeit viel geklänzt hatten. Aber das ist so ein Punkt, im Norden kennt die doch ernsthaft jeder, oder nicht? Ja, schon. Irgendwie. Und was kommt bei den Doppelohragenten? Ja, 2 Owner, die hier überhaupt keiner kennt. Das ist das, wo ich sage, sorry, aber die beiden, ich mag sie und ich würde ihnen auch gönnen, dass sie wieder anfangen, aber dann casht er erstmal wieder und lest ein paar Sachen mit, bevor er da irgend so einen Mist erzählt. Ey. Vielleicht war das Satire. Ja, dass wir beide übrigens auch in Skype das ja machen, das ist auch so, das haben sie auch nicht gewusst. Und sie haben auch gerne Atmo dabei. Also ich meine, wir sind durch den Wald gelaufen und nehmen auf. Daran siehst du, die beiden wissen einfach nicht mehr, wovon sie da reden. Und das hat wirklich was von Satire. 3 Jahre nicht dabei gewesen und dann einen raushauen. Was will nicht alles über Skype zu machen. Ja, das fand ich auch. Also Skype ist was ich im Leben noch nicht benutzt habe. Weißt du, das ist in letzter Zeit so aufgekommen, aber diese Megas, weißt du, dann reist das Megateam von Mega-Event A zum Mega B und macht da Werbung für ihr Mega A. Ja, plus Visitenkarten, plus T-Shirts, plus wir rennen auf alle Events. Psst, wir haben auch Token. Ja, aber das ist, weiß ich nicht, ist das jetzt so? Und dann gibt es natürlich Blog-Einträge, wie sich da alle zusammen fotografieren und auf das nächste Mega hinweisen. Ja, und du denkst einfach, weiß ich nicht. Interviews, Podcasts berichten. Okay, wir berichten ja auch drüber. Aber das ist ja alles nur im Kreis, ja. Aber das ist ja nur dieser kleine Kreis, der immer so sich selbst. Ich meine, da kommt auch jetzt schon wieder, ich muss mal auf den Chat zumindest reagieren, bevor es wegscrollt. Ja. Ne? Da kommt wieder, was man sich vorstellen könnte, wie die GC-Meisterschaft, dass das den Leuten Spaß macht. Ich sag mal so, als kleinen Insider würde ich mal nicht von ausgehen, weil auch bei den GC-Stadtmeisterschaften habe ich jetzt schon gehört, da gab es wohl schon in der Art der Vorscheidung Kritik. Und viel mehr will ich da gar nicht zu sagen und ich will auch nicht sagen von wem, aber da läuft auch nicht alles geschmeidig, habe ich so das Gefühl. Übrigens gibt es jedes Jahr in der Vorausscheidung Kritik und das beißt sich dann immer so, wenn sie sagen, 10 Teams zulassen. Ja. Die Kritik ist dann immer bei Team 11 und 12. Ja, natürlich, klar. Ja. Das ist so ähnlich wie Mainz, als sie nicht mega wurden, da hauten sie dann plötzlich auch einen raus. Kann ich auch noch dran erinnern. Ja, der Neid ist schon groß in der deutschen Geocacherschaft, das muss man mal gestehen. Nehme ich mich auch nicht von aus. Also, guck mal, unser Film ist ja auch ein bisschen aus Neid entstanden. Ich beneide die tatsächlich schon. Und zwar nicht im negativen Sinne, dass ich ihnen das missgönnen würde. Aber natürlich habe ich GC Transalp beneidet, dass die das zeitlich geschafft haben, darüber zu laufen. Das hätte ich auch gerne gemacht. Also ja, da bin ich auch neidisch, ganz klar. Also ich bin durch unseren Vorfilm 2 Zentimeter gewachsen. Weißt du, ich bin nämlich jetzt ein Filmstar. Ich finde diesen ganzen Film so geil. Also der hat mir echt Spaß gemacht und der sollte ja auch keinem wehtun. Ich glaube, das merkte man auch schon. Also das Basislager, Dusche? Wir kennen unseren eigenen Film. Dusche, sagt mir sie. Doch, Dusche, das ist da, wo die Skoda-Fahne wackelt. Ich kenne den Film in- und auswendig. Ich habe den ernsthaft. Ich habe den wirklich öfter gerufen, weil ich den einfach schön finde. Der macht mir, wenn ich mal scheiß drauf bin auf der Arbeit, ne, gucke ich mir diese 2,5 Minuten da. Das tut mir richtig gut. Ja, in der einen Szene sieht man übrigens deinen Schlippi. Echt? Ja. Wow. Das habe ich nur gesagt, damit die jetzt alle nochmal gucken. Weil wir wollen ja die 1000 haben. Neid ist die größte Form der Anerkennung, würde ich jetzt aber nicht unterschreiben, wie Gleider da gerade sagt. Weil ich habe keine Anerkennung dafür, dass die das geschafft haben, weil das sind so viele schon rübergelaufen. Das ist ja mittlerweile eine bessere Autobahn. Also ohne das runtermachen zu wollen. Sondern Neid ist wirklich in dem Fall, dass ich es einfach noch nicht machen konnte. Also das hat mit Anerkennung, nee, wie nennt man das am besten? Wie nennt man denn Neid? Respekt. Nee, Respekt auch nicht. Ja, wenn du Respekt vor der Leistung? Habe ich ja nicht. Ich traue mir das ja genauso zu. Ich bin nur neidisch darauf, dass ich es noch nicht machen konnte. Deswegen, aber ja, ich bin nicht missgünstig neidisch. Wie ist denn dann das richtige Wort? Wenn du nicht missgünstig neidisch bist, nee, überhaupt dann nicht. Bist du ja. Ja, ist das nicht so, dass du da ein bisschen, dass du sagst, okay, das würde ich auch gerne, dass du da. Ja, keine Ahnung. Die Gießkanne war das mit der Dusche, siehst du. Beim Gipfelstürmer auf der Karte, also in unserem schönen Film auf der Karte, steht Mega Stade, Mega Hamburg. Ja, nee, und Mega Stuttgart. Und natürlich. Mega Stuttgart, genau. Also genau die? Mussten wir haben. Nee, ja. Gönnerhaft würde ich sagen, auch, doch, ja, nee, gönnerhaft ja auch nicht. Ich will es ja auch machen. Was weiß ich, wie man es nennt. Also ich hätte es auf jeden Fall auch gern schon gemacht. Weißt du, ich fühl manchmal, wir sind so wie in so einer Zirkusmanege und wir sind praktisch die Dompteure und versuchen diese ganze Geocaching-Welt um uns herum irgendwie so zu erklären oder... Die Dompteure. Die Dompteure, die Dummbatzen. Ja. Na gut, gucken wir mal weiter. Einen dazwischen, der passt da gar nicht, den nehmen wir trotzdem mit, der steht da oben. Du hast das doch hier. Ja, das habe ich falsch einsortiert, weil wir sind ja eigentlich bei den Events, schieben wir den kurz zwischen. Mir fiel nur auf, dass diese Banner für gemachte Caches ey, auch immer mehr um sich greifen und scheinbar wirklich wichtig für manche sind. Da gibt es auch ein mega Pinkelpausen-Event, das tatsächlich ein Banner hat, ne? Für vorher und nachher oder so. Also ich frage mich, wer sich diese ganzen Banner irgendwo hinbindet. Vor der Wurst und nach der Wurst. Das kann ich dir sagen, das habe ich dir schon mal verlinkt, wer das macht. Gibt da ja so, wie hieß er denn nochmal? Den hast du leider gebannt auf Twitter. Wen? Ah, hier diesen einen, der so 3 Millionen Banner da drin hatte, wo ich sagte, Boss-Level. Wirklich, du machst diese... Ach, der Green Tool, oder? Green Tool, genau. Ja. Der hat eine eigentliche Seite, da sind die ganzen Banner drauf. Ich habe übrigens gar keinen mehr gebannt. Ich habe alle Blogs, alle Logs aufgehoben, sollen mir folgen, wer will. Ich folge einfach denen nicht mehr, die ich nicht lesen will und benutze sonst die Mute-Funktion und dann haben die alle, sollen sie alle glücklich werden miteinander. Ey. Diese Banner-Geschichte, die ist aber auch so 80s, ja? Weißt du, in deiner normalen Sache im Internet, wenn du so surfst, hast du einen Adblocker, ja. Du spinnst diese ganzen Banner, willst du alles nicht sehen, genau. Machst du raus. Deswegen aber nur beim Geocaching, da versuchen wir die extra nochmal reinzumachen. Deswegen ging das auch so völlig an mir vorbei, weil ich mir dachte, was soll ich denn jetzt mit diesem Banner noch? Soll ich mir das auch noch ausdrucken? Ich brauche bald 3 Kutten. Dann. Als das anfing, hatte ich mir die auch angebunden. Also dann gab es diesen ersten Nachtcache. Ja. Und dann hat einer einen Banner gebastelt und dann habe ich mir den reingesetzt. So. Oh Gott. Und dann wurde das immer mehr und irgendwann habe ich es dann auch gelassen. Also nicht immer mehr reingesetzt, sondern dann gab es für jeden Scheiß einen Cache. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mir dieses Banner reingemacht hatte. Wahrscheinlich, weil es, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wie immer, es wird irgendwann so viel, dass es sich dann erledigt, weil es einfach albern wird. Ich frage mich auch, ganz ehrlich, wer guckt sich die Profilseiten mit diesem Banner an? Wenn ich auf Geocaching, also ich gehe entweder mit einer App rein oder ich ziehe mir mein Pocket Query, auf dieser Seite bin ich relativ selten. Und wenn ich auf der Seite bin, dann bin ich auch ganz schnell bei mir oben Klick. Und dann Funde im Umkreis oder was ich auch immer suche. Ich gehe noch nicht mal auf die Profile. Nee, ich weiß, was du meinst. Mir bleibt das auch, Banner-Batterien, da können wir jetzt nicht draufklicken. Nee, wir könnten schon, aber das ist zu aufwendig. Naja, auf jeden Fall, das war auch nur so, nur so ein eingestreuter. Also, wir waren ja bei den Events. Guck mal, lass mich noch mal kurz hier. Ja. Die Leute versuchen ja gerade den Film. Nein, die Bratpfanne war nicht der Motivator, um Jörg anzutreiben, sondern da sind in diesem Film sind ganz viele versteckte Anspielungen. Und wer unseren Podcast schon länger hört, der kann damit auch was anfangen. Findet da alles wieder, ja. Ja. Das stimmt. Wir hatten noch so viele Ideen, aber wir konnten, also wirklich, ne, es war anstrengend. 9800 also Kilometer. Also mal ganz ehrlich, ich war 2 Wochen komplett krank. Ja. Tapir hatte, glaube ich, 3 oder 3,5 Wochen. Also da haben wir uns echt gut an eingefangen. Das war aber auch ein Scheißwetter. Also ich hatte genau einen Tag Dünnpfiff und das war's. Keine Ahnung, wer was von euch hatte. Da hast du echt Glück gehabt. Ich habe wirklich eine Woche komplett flach gelegen mit Erkältung. Also so eine böswillige, die bin ich wirklich erst in Portugal richtig losgeworden in der Wärme. Also weil da auch so trockene Luft war. Das, also war schlimm. Also so hat es mich noch nie erwischt. Also ich weiß noch, wie du auf diese Idee für dieses Abschluss-Titanic-Foto kamst und ich meine Jacke ausziehen musste und da oben ein Wind geblasen hat und das hat geregnet. Ich habe echt gebetet, dass diese Aufnahme beim ersten Mal was geworden ist. Ja, also, das stimmt. Die ist aber gut geworden. Bis auf diesen einen, das sah so ein bisschen aus wie ein Adolf-Gruß, fiel ja auch einem auf. Habe ich ja gesagt, wir mussten den rechten Rand halt auch mit abfischen. Ja. Was sollen wir machen? Ja. Sonst kriegen wir doch keine 1000. Ja, egal. Wir wollten... Achso, da ist ja noch so einer drin, hat ja, so bedingt eben was mit dem Event zu tun. GCHKAY. Ja, GCHKAY. Genau, GCHKAY. Mit Y. Ist irgendein Estland-Cache, der hat sein L- und F-Attribut verloren. Ich weiß auch nicht mal, was das ist. Das ist ein Lost-and-Found-Attribut. Da gibt es nicht mehr so, ist so ähnlich wie ja, diese. Was soll das bedeuten? Ape-Caches, da gibt es ja auch nicht so viele, wirklich. Ja, ja, das und, ist mir schon, das begreife ich ja schon. Aber und, was bedeutet das? Kannst du nachlesen, was Lost-and-Found. Habe ich nicht verstanden. Dann müsste ich jetzt mal schnell reingoogeln hier. So, lieber Chat, was ist denn hier? Lost and Found. Wir haben doch hier so einen ollen Reviewer dazwischen. Das Interessante war, seit wann ist Mr. Stringer Reviewer? Aber okay. Das Interessante. Und so, jetzt haben wir wieder einen Reviewer. Ja, du sollst das doch nicht verraten. Das Interessante daran ist, aufgrund dessen, dass er dieses L- und V-Attribut verloren hat, L und F, genau, wird dieser Cache überhaupt nicht mehr so angefahren. Diese haben sich echt Touren geplant und jetzt wurde die Tour andersherum geplant. Ey, manches geht, ich auch dieses komische Event da im wo ist das? In Russland da? In Estland. Estland. Ey, mit dem Auto fahren da hin und dann holen sich noch ein Visum, um noch so einen Schlenker über Russland zu machen. Ich habe mich da mit Haare probiert, das ist auch einer von diesen Verrückten. Das geht echt an mir vorbei. Also ich will ihn das gar nicht. Da bin ich auch nicht neidisch drauf und das missgönne ich ihn auch nicht. Ganz im Gegenteil, sollen sie gerne machen. Aber das wäre für mich, das wäre ein No-Go. Ey, hätte ich keinen Bock drauf. Wenn ich das Heike erzählen würde, lass mal im Auto nach Estland fahren, damit wir noch über Russland eine kleine Schleife machen können, um ein Land rot zu färben, dann weiß ich nicht, ob ich die Silberhochzeit noch erreichen würde. Ja, aber weißt du, es gab ja sogar Touren. Das habe ich beim Sarfuchs, der hat ja mehr oder minder so einen Sponsoring-Post gemacht. Du sollst keine Gerüchte streuen, sagt Mr. Stringer. Ja, ne? Okay. Ja. Okay, ich nehme es zurück, aber googelt mal nach Miss Undercover und dann googelt mal nach Mr. Stringer. Und dann... Mach ihn nicht fertig hier. Also hier, Lost and Found. Discovering the Lost Stories of Geocaching. Groundspeak's Lost and Found Promotion. Celebrated 10 years of Geocaching from... Mai 2010 bis Dezember 2010. Ja, was soll das sein? Members of the Geocaching Community in Groundspeak hosted events to mark this milestone. So, du bist auch der Übersetzer. Ja, da gibt es irgendwie ganz viele Events. Das war die Geocaching Lost and Found Tour. Dafür gab es ein extra Attribut. Miss Marple fragen. Schatz, hast du mir was zu sagen? Der ist gut. Also da gab es praktisch, Interceptor hat einen Link reingemacht, könnt ihr dann bei uns in den Shownotes sehen. Ja, also wen was interessiert, immer das bedeuten das mag, ist sowas ja. Wie, also früher gab es halt Attribute, heute gibt es Souvenirs. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das damit eher zusammenhängt. So, und es gibt tatsächlich Touren, die angeboten werden, das hatte ich ja gesehen, zu diesem Estland-Event mit Abstecher mit Länderpunkten. Also Abstecher kannst du ja dann nach Russland, ist nicht weit und ja. So weiter, ein Reiseveranstalter. So, und da habe ich ja kurz draufgeschrieben, wo übernachten wir? Also alles drin, aber die Übernachtungsmöglichkeiten gar nicht genannt. Wozu, der fährt durch? Nee, war ja auch gar nicht so günstig. Also du siehst, man versucht mit Geocaching Geld zu verdienen. Ja, na klar. Und als Reiseveranstalter macht es vielleicht sogar Sinn. Also er fand regen Zuspruch, weil da musst du nicht selber planen. Also vom Flug ja, dahin. Kann ich verstehen, durchaus. Warum auch nicht, wenn man die Kohle hat? Also ganz ehrlich, würde ich es mir doch genauso machen. Nee, also das kann ich sogar nachvollziehen. Okay. Apropos Souvenirs. Leap Day. Jetzt mal, was ist denn das? Ganz normale Birne. Irgendwie, 600 Events in ganz Deutschland auf dem Montag. Und geil, 98% der Leute wollen mir erzählen, nee, ich gehe gerne mal montagabends auf ein Event. Mann, ja. Leck mich, du willst das Souvenir haben, gib das zu und dann ist doch alles gut. Ich mag diese Verlogenheit einfach nicht. Ich habe da gar kein Problem mit, sollen sich doch die Souvenirs holen. Wer Bock hat, die zu sammeln? Ich habe früher Fußballbilder im Panini-Alben gesammelt, das ist auch nicht klüger, also kann ich das gar nicht verurteilen. Aber was mich immer stört, ist diese verschissene Verlogenheit. Ich habe Matchbox-Autos gesammelt. Ich bin zufällig vorbeigekommen und dachte, ich gehe jetzt mal kurz hin auf dieses geile Event. Hast du das nicht bei dem Kaffeeklatsch mitgekriegt, als die plötzlich alle hoch sind? Ja, wo geht ihr denn hin? Ja, heute Abend ist noch ein Event, ja, da gehen wir auch nochmal hin. Ja, weil, oh. Und wir müssen jetzt hier nochmal einen Cash suchen, weil es gibt ja zwei Souvenire. Ja. Also Souvenire, Souvenirs, hm? Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Wollte ich ja versuchen, mit meinem Artikel mal so ein bisschen rüberzukommen. Die geballte Macht der Souvenirjäger hat mich dann förmlich erschlagen. Na, waren aber viele positive Resonanz bei. Naja. Sie konnten sich ja nicht rausreden. Nee, ich finde das so absurd, das so einen Scheiß zu erzählen. Ich meine, wenn ich das Ding haben will, ja, dann sage ich, ich fahre dahin nur, um den zu haben. Ist doch okay. Ganz ehrlich, ich wollte es ja auch. Ich wollte ja an diesem Tag auch ein Event machen. Hatte dann aber mitgekriegt, dass das Event, wo ich hingehen wollte, einfach nur bei McDonald's irgendwann abends ist. Super. Und dann hatte ich mir echt überlegt, sag mal, wie bist du eigentlich bescheuert, mein kleiner Tracer? Habe ich mir gedacht, du fährst abends 20 Uhr zu McDonald's, ja, frisst da einen Burger, um dieses Scheiß... Ja. Souvenir zu bekommen und dann habe ich es gelassen, bin ich zu Hause geblieben. Und dann, ich meine, mal ganz ehrlich, ich kenne ja auch die ganzen Einträge in den Logs und alles, aber ich frage mich immer, bin ich denn blind oder doof? Ich sitze dann da auf diesem Event und das war früher mal, dass sich alle an einem großen Tisch saßen und unterhalten, allein schon anhand der Menge der Leute. Und heute, sorry, ist das genau wie früher in der Schule, da ein Grüppchen und dann sitzen nämlich genau die zusammen, die sich sowieso kennen und fast jeden Tag zusammen unterwegs sind. Also das ist schon extrem geworden mit diesen Grüppchenbilden. Gerade auch bei kleinen Events. Also ich finde, da haben sich die Zeiten schon gewandelt. Das will ich auch gar nicht verurteilen, sondern das ist einfach ganz normal. Aber geh doch mal hin zum Event, setz dich irgendwo hin und guck, wenn die Leute kommen. Und dann achte mal drauf und zähl mal mit, wie viele wirklich alleine zu so einem Event kommen. Na, keiner. Doch ich, aber die meisten kommen zumindest zu zweit, mindestens. Und dann setzen sie sich auch zusammen hin, blockieren die Stühle um sich rum und sitzen nachher mit allen zusammen, die sie sowieso kennen. Das ist der Normalzustand. Ja, also wir waren ja auf einem Event und ich lese jetzt gerade so, also ich frage mich immer. Den liest du gerade die Logs dazu? Die Logs. Großartig. Ich frage mich immer, ich gehe wahrscheinlich bei so ein Event rein, falle dann in Schockstarre und gehe wieder raus. Ich kriege gar nicht mit, wie geil das ist. Ja, das geht mir weil, auch mal. Jetzt will ich ja hier keinen, wie mache ich das am besten? Also ich zitiere mal, es wurden viele schöne Gespräche geführt. Ja. Ach, ich muss ja gerade, weil es wieder darum geht, wieso mit mir niemand zusammen hingeht, kann ich dir sagen, weil ich mit gar keinem gehen würde. Ich will alleine sein. Ich mag es, ich lebe gern alleine mit mir und mit meiner Frau höchstens noch. Und der Rest ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Na, ich habe immer so Phasen. Mal bin ich gern unter Leute, dann bin ich wieder hier. Ja, aber dann gehe ich da. Ich gehe trotzdem alleine hin und bin dann gern unter Leuten. Aber gehe alleine deswegen hin, weil ich dann auch alleine wieder gehen kann und nicht auf irgendwen Rücksicht nehmen muss, wann ich wieder nach Hause will oder so. Das meine ich damit. Es war ein tolles Event. Der Kuchen lecker, der Kaffee heiß. Oh, hat uns dieses Event gefallen. Also ganz ehrlich. Wieso? Da steht doch alles drin. Das stimmt ja auch. Ja, also was ich schreibe, stimmt. Und der Owner hat es ja auch gut gemacht, aber die Bedienung war doch patzig. Also nicht? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das muss man mal gerade rücken, bevor da wieder was Falsches rüberkommt. Ja. Der Ona hat vor einem Jahr da schon mal ein Event gemacht. Das war wirklich nicht schlecht. Da war die Bedienung genauso scheiße, nämlich zu langsam, weil sie nicht gedacht haben, so viele Leute kommen. Aber wir waren vielleicht 20, 30 Kescher, keine Ahnung. Es saßen aber mehr oder weniger alle an einem Tisch und alles unterhielt sich miteinander. Es war wirklich ein gemütlicher, schöner Tag da oder Nachmittag war es. Ja. Dieses Mal hat der Ona genau das Gleiche gemacht. Kann aber eigentlich gar nichts dafür. Es waren viel mehr Leute da. Es waren die Tische, fand ich, mehr zerhackelt. Es waren immer so Vierer- bis Sechser-Tische nur. Dann waren die Rentner da noch zwischen, die da Sonntag sowieso hinkommen. Ja, stimmt. Und die Bedienung war unfassbar. Die eine bei uns am Tisch will was bestellen, da sagt die Bedienung ihr dreimal. Oh, das kann aber sehr, sehr, sehr lange dauern. Wir haben nicht gedacht, dass so viele kommen. Ja, so viele sind 30 Leute gewesen. Also das ist ein Laden, der ist für... Ü80, eindeutig am Wochenende aus Hamburg kommen die da hin und spazieren dann da 100 Meter und gehen dann Kaffee und Kuchen. Und also ich kann jetzt sagen, was meine Frau gesagt hat, als wir da reinkamen mit Krümel. Huch, also die Geocacher sind aber sehr alt geworden, weil wir kämpften uns ja erstmal gerade durch das Altersheim. Ja. Und dann war's so, dann saßen wir da, dann lief wieder so rum, ja, nee, ich komme gleich, ich kann jetzt noch nichts aufnehmen. Genau. Das war der erste, was man zu hören kriegt. Ja. Dann, auch bei Bezahlen. Dann Essen zu viel, Bezahlen eh zu teuer und naja. Nee, das sind nicht die besten Cafés, glaub mir, Miss Marple. Dieses Café ist für 20 Leute echt klasse. Und wenn der 21. kommt, dann läufst du heulend nach Hause. Das ist also unfassbar scheiße. Also da kann der Owner überhaupt nichts für. Aber es war halt dadurch auch zerstückelt. Es saßen tatsächlich alle ein bisschen in Gruppen, einfach auch durch die Aufteilung. Ging ja gar nicht anders. Ist ja gar nicht bös gemeint. Aber die Logs dazu sind dann immer, ich sag ja, ich mag einfach, entweder schreibe ich die Wahrheit oder ich schreibe gut. War schön da gewesen zu sein. Tschüss. Ich überlege mir jetzt gerade mal, wann ich das letzte Mal auf einem Event war, was mich wirklich so richtig begeistert hat. Und da muss ich doch ein langes. Tippitappi. Naja, gut, mich hat das Zanten auch begeistert, aber allerdings, weil wir da mit Sascha und Manuela unterwegs waren. Und die, ein schöner Tag, ne? So ja, das Übliche. Ja, ist gut. Aber dass sich dann. Naja, ich weiß es nicht. Ich lese gerade, aber die Alten kennen die besten Läden zum Kuchen. Ja, aber dafür ist das auch ungewöhnlich, wenn dann kommt immer abends die Bedienung rum und tippt jeden an. Das macht sie, um zu gucken, ob alle leben da. Also, außerdem stimmt das gar nicht. Die Alten kennen die besten Läden zum Kuchenessen. Die Alten sind ein bisschen beschränkt in ihrer Fortbewegung. Ja, genau. Also, sie kennen in ihrem Radius den besten Laden, wo sie dann abnehmen. Kuchen essen können. Der Radius ist bei denen klein gewesen, glaub mir. Da stellen Rewe vors Altersheim und das Kaffee wird voll sein. Ja, das stimmt. So einfach ist das. Das stimmt. Oh Mann. So, was haben wir weiter? Bisschen negativ heute wieder, ne? Nicht überhaupt nicht. Ich hab mich zu sehr über Stade aufgeregt. Nee, über Stade ist auch mal falsch. Das ist einfach die falsche Aussage. Über diese beiden Owner. Weißt du noch, du hast mir am Anfang schon gleich gesagt, dass sie komisch sind. Und ich habe noch gesagt, komm, lass mal objektiv rangehen. Ja, jetzt weiß ich. Ja, ich bin ja objektiv rangegangen. Hätte ich bloß gleich auf dich gehört. So, weiter. Ich bin ja auch in die Eventwahn gekommen. Ne? Also muss ich ja mal sagen, ach, jetzt liebt der, hat mich so mitgenommen, dass ich sagte, boah, jetzt musst du auch, sonst hast du ja keine dicke Hose mehr und kannst auch nichts mehr raushängen lassen. Apropos dicke Hose, dieses Geburtstagskind nicht mal im Chat hier. Ja, der das ist ja ein Trauerspiel. Ich hab dir doch gesagt, der säuft sich jetzt einen weg. Starte am Mottwald. Ich finde diese kleinen Zeiten, die finde ich immer gut. Danke, lieber Chat, das ist einfach schön. Ja, so was, wo war? Du warst also, jetzt Event bei deinen war. Events, ja. Ja. Du ja auch, hatte ich gesehen. Also die etliche besuchen wir zusammen. Dann fangen wir mal oben an. Wo ist es denn? Achso, ja, als erstes, zumindest möchte ich mal Werbung für machen. GC6AY1G. GC6AY1G. Das ist das Edersee Extrem Geo Wander Event. Das finde ich eigentlich ziemlich klasse, weil das in drei Etappen gelaufen werden kann. Also kannst dich aussuchen. Oh Mann. Du kannst ja aussuchen, ob du 20, 40 oder 65, glaube ich, läufst. Das finde ich echt geil, weil so kann wirklich jeder für sich entscheiden, wo er Bock drauf hat und was nicht. Mhm. Einzige, was uns tatsächlich echt diese Eventteilnahme gekostet hat, warum wir nicht hinfahren. Du stellst jetzt ein Event vor. Das fand ich jetzt geil. Du fangst an, ich bin öfters auf Events zu sehen. Ja, nee, das ist das erste halt. Also ich hätte mich doch angemeldet. Das Problem ist, was ich auch immer noch nicht ganz verstanden habe, da haben sie den Start so gelegt, dass in der Nähe des Startes aber auch nicht ein einziges Fremdenzimmer zu finden ist. Maximal ein Campingplatz. Das ist in Hessen bestimmt, oder? Ja. Ja, in Hessen und ist sowieso alles verloren. Nee, rundherum gibt es ja echt coole Hotels. Also da gibt es ja den Stausee, die Stauwand, die Staumauer, da gibt es auch jede Menge, gibt es eine Zimmer, da gibt es Hotels, alles. Hm. Stattdessen fängt das alles zum kleinen Kuhdorf und hört da auch auf, wo es echt nichts gibt. So, jetzt komme ich nach 40 oder 20 oder 60 Kilometer, wie auch immer, da an, gehe in eine Kneipe und kann nicht mal irgendwie noch einen Schluck trinken, bei manchen, die gerne noch ein Bier trinken würden, weil sie da noch Auto fahren. Das war das Einzige, was mich störte. Ansonsten finde ich es echt perfekt gemacht. Du hast einen Besenwagen, der hinterher fährt, die Leute einsammelt. Du kannst dir aussuchen, welche Strecke du machst. Echt top. Also wir wären dann gefahren, aber aufgrund dieser Übernachtungsgeschichte war uns das... Ich habe gerade die Geschäftsidee. Der Geocaching-Pizza-Service. Gib uns deine Koordinaten und wir kommen. Heiß und fettig. Ja, dann kann auch der Geolog-Service übernehmen. Nee, also war, wie gesagt, schwierig mit der Übernachtung und die DT-Wertung weiß ich auch gar nicht. Die war auch komisch. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, kann ich nicht mal genau sagen. Wann war das denn? Für mich war eigentlich der Zeitpunkt ein bisschen komisch, aber... Nee, das war am, ich glaube, muss ich mal draufklicken, das weiß ich tatsächlich. Nee, mach mal bei dir. Ja, super, bei mir ist gerade raus. Da genau, 4,55 ist die D-Wertung. Also das finde ich ein bisschen... Ja, wenn du es einmal komplett läufst. Also T5, ja, natürlich, das kann ich auch noch nachvollziehen, obwohl du natürlich auch loggen darfst, wenn du nur in die Kneipe abends gehst. Aber D4,5, wofür gibt's das denn genau? Weil es so schwierig ist, den Weg zu finden, oder? Ja, weil du natürlich diesen Track da ablaufen du musst. Du hast einen Gipsies-Track, ja. Also, nee, also das ist mir, weiß ich nicht, das sind so Sachen, die gefallen mir. Also, so. Wenn ihr Lust drauf habt, hast du schon gesagt, welche GC-Nummer? Ja, GC6AY1G. Und es findet am 7. Mai statt und... Ja, da bin ich natürlich auf der großen Dein-Mutter-Tour, aus dem ist es ein Tag vor Muttertag. Ja, also wie gesagt, ja, für uns ist es auch wegen der Übernachtung, machen wir es nicht. Sonst, aber ich möchte es trotzdem empfehlen, weil wer gerne wandert, für den ist das mit Sicherheit was. Punkt. Das kann man so sagen. So, und jetzt kommen nämlich eigentlich die uns beide so ein bisschen betreffen. Ja, das ist richtig. Ich fahre ja, also die GC-Nummer steht hier gar nicht bei. Am 24.03. Scheiße, steht die GC-Nummer. Doch, kann ich dir sofort sagen. Ja, Dönerstag in Schneewarding. Genau. Von unserem lieben Poilettentapier. Ja, genau, deswegen fahre ich auch mal hin. Das ist eine kleine Verbeugung für unseren hinten Hilfstar. Hinten mit IR. Ja. GC68 ist schon mal gut. J6X. Ja. Bei wo? Ach du Scheiße, Schranker Mantaplatte. Schneewarding. Ja, aber wo, bei wem hier? Weiß ich doch nicht. Im Pascha, im Schneewarding. Ich fahre mit Moped hin, also das ist einfach so, eine schöne Tour da. Hatte da vorgeschrieben, türkischer Imbiss Pascha, weil Pascha, das hört sich so an. Hört sich seltsam an, ja. Aber wie ein Edelmodell. Also was wundert mich bei Poilettentapier, wenn sich was seltsam anhört? Nee, nicht wirklich. Also es muss ja auch ein unten ohne Imbiss sein, von daher. Übrigens, der Jumbo-Döner nur 5,50, Döner-Teller 8 Euro und Döner-Düren 4 Euro. Wie, da stehen die Preise drin? Ja, hat er gemacht. Darf er doch, denke ich, nicht. Klar, kleine Auswahl. Kann er reinstellen. Cool. Ach, da ist ja auch schon der Link zu. Genau, Schrante Matte. Da fahre ich auf jeden Fall mal hin. Hatte ich mich da eigentlich attended? Nö. Weiß ich nicht. Naja, es ist ein Donnerstagabend, ne? Ja. Stimmt. Von dir aus ist es, nee, ist auch nicht weiter als von mir, ne? Von mir ist naja. Es ganz nah dran, weiß ich gar nicht. Also wer das stalken will, wie gesagt, es gibt ja unseren, kann man ja auf unserer Seite sehen, den Kalender, ich trage das da mal alles ein. Ich kann ja gar nicht attenden, weil ich bin doch Fame. Wenn ich attente, habe ich die ganzen Groupies um mich. Ah ja. Dann ich komme mal als Überraschungsgast. Dann wird das mega, ja. Mit meinem Wagen den Hecht reinzieht. Na, da kommt nochmal wieder eins, das ich zumindest mal nennen möchte, weil ich schön finde. Ich habe mich in Bremerhaven sehr gut aufgehoben gefühlt. Das Mega hat mir auch gut gefallen. Deswegen will ich das zumindest hier mal nennen. Dieses Event machen wir ja sonst auch nicht. Aber GC6CZ9A. GC6CZ9A. 50. Jubiläumsstammtisch Elbe-Weser-Dreieck. Ich habe die Mail, glaube ich, bekommen, weil ich auf irgendeinem dieser Stammtische wohl auch mal war. Ich wüsste nicht mal auf welchem, aber ich war, glaube ich, mal auf irgendeinem. Wie, du kriegst eine Mail? Haben sie dich angemeldet? Ja, der hat wohl alle angemeldet. Merkte man, das war so eine allgemein gehaltene Mail. Er hat wohl alle angemeldet, die mal auf einem Elbe-Weser-Dreieck-Stammtisch waren. Das ist ja auch manchmal ist der ziemlich dicht bei mir hier an Stade dran. Das ist ja auch noch Elbe-Weser-Dreieck, deswegen kenne ich das so ein bisschen. Siehst du, der Interceptor kommt da hoch nach Schneewarding. Da, TJ wurde nicht angemeldet. Naja, jeden nehmen die auch nicht. Ja, das geht. Bist auf so einer Blackmail-Liste. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, auf welchem ich da war, aber ich erwähne es einfach mal, weil es ist in Bremerhaven, es ist da in der Nähe, wo das Mega war und ich finde die Ecke auch schön, da kann man auch übernachten, wenn man wirklich was will, ist eine schöne Ecke. Und deswegen empfehle ich es mal. Ich selber fahre jetzt nicht hin, ist mir einfach zu weit und es ist abends und es ist am Wochenende und wir haben dieses Jahr schon so viel vor, ich kann Heike da nicht zu viel zumuten, die ist und bleibt halt keine Casherin. Ja, und dann kommt ja schon unser... Ich glaube, sie hat es aber genossen auf dem letzten Event, also da war sie jetzt nicht unglücklich. Ja, solche Events gehen auch. Da ist auch Kaffee und Kuchen. Ja. Und dann wusste sie ja, jemand kommt auch noch. Agent Schmidt wäre sonst auch noch da gewesen und seine Frau. Und also dann geht das. Aber so einen ganzen Tag sich über Cashen zu unterhalten, ist für sie schon ja schwierig. Genau, Schwimmerin ist sie eher. Stimmt, das konnte man ja Lissabon gut sehen. Genau. Und das bei jedem Wetter, da muss ich, boah, das schüttelt mich immer. Dann kommt der 7.5. Der 7.5. und das Event. Das ist echt beschissenes Event. Nein, das kann man so nicht sagen. Also das ist jetzt Die GC6 CVK4, der Mai ist gekommen von dem One and Only, dem Meister, ja, dem Master of Disaster, Gottgleich. Ich habe den falsch geschrieben. Von Zakir. Ja, ich habe Ein Zakir echter geschrieben. Kümmerer. Ich habe Zakir geschrieben, siehst du Zakir? Das? Ja. Heißt aber Zakir. Heißt Zakir, ja, weiß vielleicht selber nicht richtig, wie es. Also es ist jetzt gerade, dieses Event ist 3-4 Tage gepublished vielleicht. So. Genau, macht mit uns dieses Event zu einem Mega. Genau, Twitter schrieb davon, lest es euch mal durch. Setzt es auf die Watchlist, es ist, ihr seht wirklich mal. Ja. Also ich hatte es ist im Stadtpark, ist auch eine geile Location, also echt Platz ohne Ende. Platz ohne Ende, aber es gibt ein Problem. Kommt in Massen. Es gibt ein Problem. Ja. Im zwei Moment. Erst kam der Grill. Also es darf nicht gegrillt werden, weil das die Vögel beim Brüten stört. Wir müssten es eigentlich vorlesen, was wir aber nicht tun. Doch, mach mal. Aber, super Ausschnitte. Man müsste, aber es gibt noch ein zweites Problem. Jetzt schweigen. Hör ja. zu. Das Planetarium, da sind die Klos gesperrt. Ja. Aber als Top-Event-Owner. Ja, er ist Ersatzklos genannt. Was? 30 bis 50 Cent, inklusive Preise hat er. Genau, aber das musst du erstmal bringen. Das musst du erstmal recherchieren. Ja. Gibt es da Wegpunkte zu? Ich hatte das Event auf der Watchlist. Ich dachte, was ist denn los? Es gibt da echt Wegpunkte für die Klos. Announcement über Announcement. Und der ist deswegen. So scheiße. Lasst uns das Event machen, lasst uns Zark hier promoten. Das ist, da können sich hier mal Lady Sotheby und Gerti ein Beispiel dran nehmen. Hat der ernsthaft weißt du? Wegpunkt auf die Klos gesetzt? Hat er nicht, aber wird wahrscheinlich noch kommen. Aber das müssen wir morgen noch fordern, das kommt das noch. Das möchte ich doch. Wenn ich ein Event attende oder auf der Watchlist habe, dann möchte ich informiert werden. Und wenn dann ein Announcement kommt, ich lese es mal kurz vor, also auszugsweise, ich versuche, soll ich so vorliegen, wie er es meint? Wir schreiben. Im Zuge der Renovierung des Planetarium Hamburgs bleibt es geschlossen. Daher sind auch die Toiletten gesperrt. Deshalb müsst ihr die anderen Toiletten aufsuchen. Bestehen noch die Restaurantstoiletten in der Nähe. In der Sicht der Parkwacht und der Polizei, die auch ab und zu Streife in dem Stadtpark sehe, sehe es nicht gerne, dass es in den Büschen Wildpinkler am Werke sind. So, etc. könnt ihr euch durchsetzen. Jetzt kommt das nächste Announcement. Und das sieht man mal. Also ich finde das wirklich ein Kümmerer. Das ist also mal eins zwischendurch, ne? Also natürlich lachen wir auch ein Stück weit über ihn, aber eigentlich lachen wir mit ihm, weil der Typ ist ja ein Original. Das ist ja keiner, den ich schlecht machen will, sondern der ist nicht der Hellste, aber er ist einfach geil drauf und er zieht sein Ding durch. Respekt. Also ganz ehrlich, für seine Verhältnisse überhaupt dieses Event, nur Respekt. Und ich finde es einfach klasse. Dafür sind die Announcements da, auch wenn man alle 10 Minuten ein neues Announcement macht. Sein Announcement kommt ein bisschen sehr häufig. Jetzt für alle, besonders für die Frauen, gibt es Bedurftbeutel zu erwerben. Im Cash-Kontor Hamburg. Da einfach mal fragen, kann man hoffe ich auch für Männer nutzen. Das hat er aber noch nicht ausprobiert, hat er dazu geschrieben. Keine 8 Minuten, er hat es noch nicht ausprobiert, ja, Sonja selber, keine 8 Minuten später. Großartig. Ihr seid jetzt ein Mann, denkt, jetzt kriegen die Frauen ihre Bedarfsbürger, ich darf nicht wildpinkeln, das kostet Strafe, was mache ich noch? Er hat es sofort erkannt, er kommt, keine 8 Minuten später, ich werde noch, wenn ich daran denke, einen Satz Müllbeutel für alle Fälle mitbringen. Falls einer muss oder mal Müll hat. Dieser Müllbeutel wird später entsorgt im Mülleimer. Also, wir kacken in Plastik. So muss es sein. Und da fühlt man sich auch gut aufgehoben bei so einem Event. Und wir werden dran teilnehmen. Wir werden ihn huldigen. Wir haben also angemeldet und ich werde da auch hingekommen, was da wolle. Ganz ehrlich, ich überlege mir auch, ob ich mir nicht doch noch so diese komischen Papptoiletten von Dings bestelle hier von Globetrotter. Diese aufbaubaren Papptoiletten, die du dann mitnehmen kannst, wenn du sie vollgemacht hast. Hat doch Griso hier geschrieben. Vielleicht sollten wir eine Notfalltoilette mitbringen, können wir auch kreisförmig anordnen. Vom Community-Gedanken gar nicht mal so schlecht. Und wenn ihr das Listing guckt, dann werdet ihr auch merken, dass die Leute das auch mit Humor nehmen und dann gar nicht auf ihm rumhacken, sondern das echt als Humor nehmen. Also ich fand am geilsten die Idee, ich war echt neidisch drauf. Ich fragte ja, wer es war, ich war es leider nicht, ich kam nicht auf diese geniale Idee. Es gibt jetzt den Account Dixie Klo, der hat sich auch angemeldet mit dem Will Intent und bringt das GC-Dixie-Klo mit. Die Klappspaten-Idee ist schon alt, da waren wir uns nur nicht einig, ob man die jetzt nimmt, um die Wurst zu transportieren oder einzugraben. Vergraben also, ist ja verboten. Wir haben ja sonst nicht viel zu lachen in diesem Hobby, es geht alles den Berg runter, aber nehmt es auf die Watchlist, geht dahin. Kommt vorbei. Lacht nicht übereinander, lacht miteinander. Ja, und absolut. Wenn wir uns alle in der Gruppe vereinen und selber scheißen oder nicht scheißen, lass uns einfach machen. Ist das ernsthaft? Treffling Jack schreibt gerade, das Dixie-Klo ist auch noch Premium-Member. Wie geil ist das denn? Von wann ist der denn? Ja, der sponsert hier die ganzen Events. Jetzt muss ich da mal hinklicken, auch wenn das unsere Konservenhörer wahnsinnig machen. Das muss ich jetzt echt wissen. Ja, ich kann mal eben nachschauen. Der hat nicht ernsthaft den Account Dixie-Klo. Nee, der ist natürlich nur Member. Der ist Member. Er meint, das sind Premium-Dixie-Klos. Übrigens ist ehrlich? Der Account Dixie-Toiletten. Oh, ich finde das so geil. Aber auch die, die dazugekommen sind, ey, wirklich, also auch alle Loks, die dazugekommen sind, alle mit einem gewissen Humor, ohne dass einer wirklich jetzt auf den Owner einhaken würde. Und das gefällt mir daran. Das ist einfach, das nimmt so eine gewisse Dynamik auf, die einfach nur cool ist, echt. Ja, ist ein normaler Member. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht er. Also jetzt, ich glaube, hätte ich erstmal unterbrechen müssen hier, für der Premium-Member gewesen wäre. Ich sind wir bei 1000 Mal eigentlich überhaupt noch online. Ich muss mal eben gucken, ja, alles gut. Oh mein Gott, ey. Also, es ist der Mai ist gekommen am 7.5. Ah, herrlich. Am 7.5. Das ist ja. Ach, genau, deswegen kannst du nicht mitwandern, weil das Event da ist. Ach, das ist auch, stimmt, aber das ist mir wichtiger. Also da fahre ich hin mit Heike. Das ist für uns echt am Arsch der Welt. Ich muss durch gesamt Hamburg, das ist ja Hamburg Nord schon. Das ist mir scheißegal, da will ich, scheißegal, wortwörtlich, da will ich hin. Und ich gehe vorher eine Woche nicht auf Klo. Weil der Owner hat ja gesagt, er hält mir die Plastiktüte, wenn ich da reinsemmel. Das hat er nicht gesagt, er hat gesagt. So las ich das. Er hilft mit seinen Plastiktüten. Er hilft mit den Mülltüten aus. Und wenn, ich finde auch der Umweltgedanke, wir könnten so eine Mülltüte, kann man auch mehrmals nutzen. Die kann dann so weitergereicht werden. Du guckst da hinter den Busch und da steht er ohne mit seiner Tüte bereit. Wie geil ist das denn, ey? Oh Mann. Aber, und tut mir leid, liebe Hörer, das hört sich bestimmt schrecklich an. Ich finde das auch total vernachlässigbar. Ah. Also, wie oft stehst du auf dem Event und der Stift guckt hinten schon 5 cm raus und du weißt nicht, wohin. Und hier, Announcement über Announcement, da wird dir geholfen, es wird im Problem, es wird dir beim Kacken geholfen. Es wird in Lösungen gedacht, verstehst du? Ja, in Losung. Problemlösung. Nicht in Lösung, in Losung. Bedarfstüten für die Frauen und dann, was machen eigentlich die Männer? Ich organisiere nochmal was. Ich muss nachher unbedingt beim Cash-Kontor gucken, was Bedarfstüten für die Frauen sind. Kann mir das noch nicht so vorstellen. Scheiß, nee. Also. Ah, herrlich. Also das wird ein geiles Event. Also, wir wurden ja gesagt, wir sollen nicht so auf dem Mega Hamburg. Ist das nicht der Event ohne den Geist, die Behinderung hat? Ja, ich glaube, der hat irgendwie IQ unter irgendwas und deswegen gilt das schon als behindert. Aber es ist wirklich nicht so, dass er jetzt irgendwie, ja weiß ich nicht, der Typ macht was für die. Wo wir vorher das Thema hatten, wer macht was für die Community, da kann nur Ruzu, der tut was. Der legt Caches, der erklärt in Videos, wie man den Cache baut. Dieses Video alleine ist schon wieder klasse. Und der macht Events, der macht. Ja, ich weiß nicht, warum er sich nicht, das haben mir so viele schon angeboten, ihm zu helfen, beim Listing, das mal zu überarbeiten, wenn er es fertig hat. Also in Deutsch zu übersetzen. Will er nicht. Aber ist auch egal. Also in Hamburg ist das auch wirklich. Ja, die lachen natürlich auch ein Stück weit über das, was er da schreibt. Aber ich glaube ganz ehrlich, nicht über ihn. Also das ist nicht so, dass der vorgeführt wird oder so. Den Videolink weiß ich nicht mehr. Weißt du das noch, wo der, irgendwo hat er noch seinen Vogel aus erklärt, wie man das aufmacht, um da ranzukommen, damit es nicht kaputt geht. Ich glaube, es ging so 10 Minuten und kein Mensch hat verstanden, was er erklären wollte. Ich hatte doch schon mal einen Podcast gemacht und da hatten wir ihn ja promotet, dann war aber leider schnell weg. Ja, ja. Das Thema ist einfach, ja, der tut wirklich was. Ja, ich sage dir ganz ehrlich, wenn er das Mega Hamburg gemacht hätte, wir hätten es gehabt. Weil der hätte nämlich, ja, in irgendeiner der hätte Form, nämlich ja. nicht im Problem gedacht, sondern in Lösung. Ja, das stimmt. Ja, da hättest du Menge Tüten gegeben. Okay, lass uns weiter, sonst komme ich da nicht. Das muss ich mir vorstellen, du hörst jetzt unseren Podcast im Auto, die bringen uns um, wenn wir noch weitermachen. Das ist alles so ein wirrer Kram. Ja. Ja, ein Sackel für dein Kackel. So. Ja, das Bild. Dann hast du den 20.05. drin, ja. Da sind wir ja in Erfurt. Ja, das ist richtig langweilig, da gibt es nichts zu erzählen, da gibt es keine Kacktüten, nichts. Ja, weiß nicht, können wir ja mitbringen. Da fahren wir aber auf jeden Fall beide nach Erfurt. Ich glaube, in Erfurt werden wir auch die meisten Token verteilen. Ich habe die jetzt immer mit, ich will die aber auch keinem aufdrehen. Ich finde das selber so komisch, diese Token. Aber wenn mich einer fragt, dann gebe ich ihm einen oder ich lege ab und zu mal einen in Cash. Ich hätte mir das... Ich nehme die alle mit nach Erfurt. Ja, ich wollte es. Da lege ich die irgendwo hin, lass sie liegen. Ich wollte es in Cash legen und als ich dann meinen Log geschrieben habe und wieder weg war, ah, scheiße, wolltest du reinlegen. Ja, ne, geht mir auch jedes Mal so. Irgendwie bin ich nicht der typische Token-Typ. Also genau, aber Erfurt, glaube ich, wird schön. Wir sollten uns da. Ja, können wir rechnen. Wir gehen mal auf. Ich weiß, der Tüten-Cash ist. Ich glaube, die Tüten, die wir da benutzen, werden wir danach nicht als Caches auslegen. Guck mal, interessant, müssen wir, jetzt muss das. Klick mal auf den Link. Gibst du den Film? Jetzt kommt der Link von Omiltu, die echt, die jetzt in Konserve hören, diesmal ein bisschen leid, aber ihr müsst uns den Spaß auch mal gönnen. Ich muss, das Schlimmste ist, ich muss aber noch gerade an diesen. Nee, das ist der falsche Film. Das ist unser Film. Kennst du den? Es gibt da auch mal so eine Diskussion über Toiletten und wie viel Ködel da reinpassen. Das gibt es mal in irgendeinem Sanitärforum. Das ist echt cool. Das habe ich wollte Heike das abends im Bett vorlegen. Ich schaffe nicht mehr als eine halbe Seite. Dann laufen mir die Tränen. Ich kann nicht mehr sprechen. Ey. Ich hätte mich beinahe eingepisst von Lachen. Ja. Und das wäre natürlich wieder... Genau. Ach, herrlich. Das ist, also müsst ihr mal googeln. Das ist so ein Running Gag wie damals, als es diese Telefonverarsche war und der beim Mediamarkt Sachsen und Leipzig anruft. Aber das da in diesem Sanitärforum war echt. Ja, da ging es um die Größe der Wurst, ging es da. Planwurst, nee, es gibt da eine Dienwurst mit der Toilette. Wollen wir nicht ins Detail gehen, wir sind jetzt genug. Es gab sogar mal ein Mystery, wo du sowas auswerten solltest. Also in Erfurt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal, ihr seid ja länger da, gehen wir abends essen irgendwie oder tagsüber, abends ist schwierig. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss mal gucken, wollte ich gerade sagen, abends. Weil ich wollte unbedingt was wolltest du? Ich habe den unbedingt? Namen vergessen. Der E und wie heißt sie? Lilith. Mensch, jetzt komme ich auf den Namen. Ich wollte mich unbedingt mit Lilith und der E da mal treffen, weil die habe ich ewig nicht mehr gesehen und mit denen wollten wir, wenn es geht, irgendwie zumindest mal, wenn es ein Kaffee ist, aber die muss ich auf jeden Fall mal treffen. Ansonsten können wir gerne essen. Mal gucken. Aber meistens ergibt sich ja irgendwo wieder irgendwelche inoffiziellen Treffen. Mal gucken, was kommt. Also ich habe einen kurzen von Würstchen Heinz, mit dem würde ich mich noch treffen und dann würde es eigentlich gehen. Ja, weil natürlich hauptsächlich will ich in Erfurt tatsächlich auch, komischerweise gibt es ja genug für unsere Hörer da nochmal da sein. Also wer uns da treffen will, dafür sind, den Tag sind wir offen, da brauchen wir mich nicht nur guten Tag sagen, gleich wieder weglaufen, Fangs. Da sind wir wirklich dafür da, auch mal mit unseren Hörern zu schnacken. Da wir, ja. Das hört sich auch so arrogant an, als wenn die irgendeiner was von uss will. Ich habe keine Ahnung. Also ich biete das einfach mal so an. Diesen goldenen Lorbeerkranz. Ja, genau, so komme ich mir erkennt. Da, mir ist das manchmal richtig peinlich. Nein, ich habe auch gar nicht, ich erwarte gar nicht, dass unbedingt einer mit uns spricht. Aber falls, dann sind wir da auf jeden Fall dafür da. Ich erwarte das, weil ich habe mir extra zwei Hiwis organisiert, die hinter mit mir so einer Riesenflagge herlaufen, wo dann Tracer steht. Also neben Tracer, der ist auch diplomatischer. Die Audience ist listening, der guckt nur immer so böse, aber ihr könnt ihn ansprechen. Ich kann sowas auch überhaupt nicht. Jetzt twitterte mir einer per DM, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, das ist auch egal. Dass der irgend so ein Thermomix wieder explodiert. Als Info, das stimmt, das hatte ich auch gelesen. Das war aber das alte Modell und ich sag mal, das gibt es seit 15 Jahren oder was, und das jetzt einmal passiert, das wurde auf RTL berichtet. Und so ähnlich hatte ich dann auch geantwortet. Fand das aber nett, dass er mir das geschrieben hat. Aber er kam, nee, ich wollte dich damit nicht. Also da merkte ich schon wieder, oh scheiße, ich habe die Antwort schon wieder so dämlich verfasst, dass ich das wohl anhörte. Das war wieder viel zu ruppig. Weil ich freute mich ja eigentlich, dass er mir das schreibt, aber ich bin da auch nicht der Typ, der das hinkriegt, diplomatisch zu sagen, vielen Dank für die Antwort. Aber ich wusste. Also, beschreibt euch in einem kurzen Satz, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch ätzend. Ja. So, jetzt müssen wir, also Erfurt haben wir. Erfurt, ja? Genau. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, muss ich sagen. Das hört sich bis jetzt für mich alles gut an. So Einzel-Events, wo echt so gar nichts Schlechtes kommt, das hört sich richtig knackig an. Das einzige Problem ist halt der Erfurt selber. Da kommst du nicht so richtig gut hin von uns. Was wurde da zubereitet? Keine Ahnung. Ich habe das nur gelesen, dass das Ding irgendwie explodiert ist, so TM31. Und wie gesagt, die gibt es seit 10 Jahren, die haben sich zu 100.000 verkauft. Ja, ist vielleicht mal einer explodiert, wer weiß, was der da wirklich mitmacht. Thermomix übrigens, das ist der Erfolgsgarant für Vorwerk. Die haben sich damit richtig rausgezogen. Ja, das glaube ich. Also das ist... Obwohl, jetzt gibt es ja wohl beim Aldi, der soll auch sehr gut sein, vergleichbaren und auch beim Lidl. Ich weiß es nicht. Also ja, ich finde... Es gibt ja nicht immer sowas. Ich will es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen, weil sonst heißt das wieder, ich bin jünger, bin ich gar nicht, empfehle das Ding keinem, ich bin dem Ding auch nicht verfallen. Für mich ist das Küchengerät wie jedes andere. Die einzige Argument, was ich immer sofort höre, wenn ich das... Der war nur auf dem Bild, schon kam gleich wieder dieses... ja, aber der ist ja so toll. Ja. Und da habe ich dann auch einen Tweet mal geschrieben, wo ich es mal klargestellt habe. Der tat mir auch nachher wieder leid. Aber mal ganz ehrlich, tut mir leid, wenn ihr keine Kohle habt. Ich ja. Ich kaufe den, ohne nachzudenken. Mein Gott nochmal. Warum soll ich mir billig Scheiß kaufen, wenn ich mir den teuren leisten kann, ohne dass er mir wehtut? Also, ja, ist teuer, aber lass mich mit Geld in Ruhe. Mann. So. So. Jetzt habe ich mir auch mit jedem verscherzt. Weißt du, erst schön über Stade, dann nochmal jetzt den Thermomix hinterher. Also von daher glaube ich, jetzt bin ich wieder vogelfrei. Also ich finde, der Podcast hat jetzt auch so ein richtig schönes Niveau. Der fing so ein bisschen lahm an, ja, dann ging der richtig ja hoch. Jetzt habe ich so einen Verlegenheitsständer. Also jetzt können wir weitermachen. Also, ja. Perfekt. Ich fliege ja übrigens immer aus Evernote raus. Löschst du das da raus? Nee, ich aber okay hoch. Nee, ich mache da gar nichts drin. So. Ja, was haben wir noch? Wir haben dann als nächstes eine Woche später, da fahre ich tatsächlich mal hin. Ich gestehe ja eigentlich hauptsächlich hin, weil es wieder eine hübsche Moderatur ist. Wenn das Wetter schlecht ist, fahre ich vielleicht auch nicht hin. Das ist GC63CGT. GC63CGT. Das ist Dosenwaren, Brot und Spiele. Das ist nämlich die Geocaching-Meisterschaft. Ich halte ja von der genauso viel wie von diesem komischen Preisverleihungsdingern. Aber ich sage ja auch immer, wer meckert, muss ich aber auch mal hinfahren, das angucken. Sonst habe ich ja gar keine richtige Grundlage zu meckern. Also fahre ich hin und gucke mir das mal an. Vielleicht überzeugt mich das Ding ja auch. Guck mal, Tanja keine ist schon Ahnung wieder irgendwie erregt. Möchte jetzt ein Foto haben. Siehst du das? Von dem Verlegenheitsständer? Ja, einmal in Berlin gewesen. Ich kann dir was von meinem Motorradständer. Der ist auch hart. Der bleibt auch hart. Der steht immer. So, ich kann damit gar nichts anfangen mit so einer GC-Meisterschaft, weil ich das... Ich finde. Ich auch nicht. Völlig wertfrei. Du wirst es sehen, ja? Ja. Also, ich finde einfach, das ist ja so eine Art Geocacher-Mannschafts-Event, ja, ja, die dann so ihren Meister da ausfechten. Aber das sind auch immer dieselben. Aber ich habe auch gehört, das ist eine eingeschworene Gesellschaft. Wir sitzen abends am Lagerfeuer. Ja, das ist total. Gibt Alkohol, auch, ja. Knutschen, Zelt, Feuer. Ja. Wie damals, im Pfadfinderladen. Im Verlegenheitsständer halt so ist. Ja. Nein, ich will es mir echt mal angucken. Ich finde mal, wenn man meckert, muss man es auch mal sich selber antun. Das ist genau wie Powertrail, musste ich auch mal irgendwann ausprobieren. Sonst kann ich ja nicht, irgendwas muss ja dran sein. Sonst würden ja nicht so viele das alles mitmachen. Bis jetzt finde ich meistens nicht, was da dran ist. Aber ich gebe mir mal Mühe und fahre mal hin und guck mal. Also. Ich glaube, das ist aber so eine Bubble. Das machen ja so viele nicht mit, sondern das machen ja eigentlich immer dieselben mit. Weiß ich nicht, kenne die nicht alle. Und nicht. Das soll, also ich glaube, die Caches, die da vor Ort lösen, das ist dann schon so richtig... High-End. Weil das sind ja manchmal Caches, die nur dafür gelegt werden. Da kannst du natürlich alles machen, was du willst. Keine Guidelines einhalten. Klar. Daraus ergibt sich dann teilweise ein Geocache, der dann tatsächlich stationiert oder offiziell eingereicht wird. Ich bin einfach mal gespannt, wie das so. Ich höre das jetzt schon so oft und ich finde solche Veranstaltungen immer irgendwie komisch, aber dann bilde ich mir jetzt mal eine eigene Meinung, guck mir die Leute mal an, guck mal, vielleicht haben die auch Spaß daran und ich komme zurück und sage, Mann, jetzt verstehe ich eigentlich, warum sie es machen. Ich werde da mit Sicherheit nie teilnehmen, aber vielleicht verstehe ich dann eher, warum sowas gemacht wird. Genau. Ich war für diesen Token mitbringen, ja, das mache ich, kein aber Problem. Aber für Kleider, aber nur einen. Ja, wenn noch welche übrig sind, naja. Nee, ich war auf diesem Tokentauschtaumel von Mario in Geesthach. Und seitdem verstehe ich, also ich finde die immer noch nicht den Reißer, aber seitdem verstehe ich zumindest, was man daran finden kann, ja. Das habe ich mir da erklären lassen und das konnte ich auch nachvollziehen. Ja, wir lernen ja auch dazu. Ich dachte vorher auch nichts, aber als Tauschgegenstand für so einen Cash, sage ich immer wieder. Ja, genau. Optimal. Das, ja, und weil die hatten da eine Mutter dabei, die sagte auch, nee, mit ihren Kindern, die freuen sich da. Wolf, natürlich fliegt das Ding dann irgendwann in eine Ecke und wird nicht mehr benutzt, aber erstmal freuen die sich. Der Abrocker hätte gerne einen Token mit dem Stadtpark in der Tüte oder? Wieso? Warum mag ich Mysteries nicht? Also, ja, die mag ich nicht, aber was hat das jetzt. Außerdem, wir magen Mysteries nicht, aber wenn ihr die Lösung habt, das mögen wir schon. Alle Lösungen nehme ich immer gerne, aber das hat ja nichts mit der GC-Stadtmeisterschaft zu tun, oder geht es da nur um Mysteries? Sag mal, ist das hier eigentlich, wenn ich hier von der Autobahn komme, da lang fahre, da fahre ich doch erstmal bei den Blitzern vorbei. Ja. Und dann, bevor der Herzchenwagen auf der linken Seite steht, auf der rechten Seite, liegt da irgendwie Mystery? Oder hat der Typ einfach nur in den Wald geschissen? Weil da ran einer rum, der sprang so auf und hatte so einen riesen Kasten heute dabei und ich dachte... Das könnte sein, aber das ist jetzt alles schon, die sind natürlich für mich schon alle 5 Jahre her, weißt du, da... Wo man praktisch an dieser Straße parken muss. Ja, ich weiß, wo du meinst, kann sein, ja. Cool, dann habe ich heute einen Final-Ort entdeckt, oder? Einen großen Haufen. Ist denn die GC-Meisterschaft nur mit Mysteries? Naja, also die Vorauswahl war doch, dass du dich da praktisch durch sowas... legen müssen. Du musst dann schon Rätsel lösen. Ja, also, aber ich fahre da ja nicht hin, um mitzumachen, sondern ich fahre ja hin, um das Event zu erleben. Also mehr als so Zuschauer. Ich jubel sozusagen den als Teams Klatscher zu. Genau, als Klackateur. Genau. Als Klackateur. Und ich will einfach mal sehen, ob ich das. Yeah, Jörg! Vielleicht, vielleicht kommt da ja, springt das dann über. Ich muss gerade mal gucken, wie viele haben wir heute hier so im Chat? Oh, das sind ja ein paar. Oh, wollen wir nochmal die zusätzlichen begrüßen? Wir begrüßen Overgold, Polk. Overgold hatte sich gefreut, ja, hatte ich gelesen. Griso 1000, der vor uns auch diese tolle Note gepostet hat. Und viel Vibe ist auf unserem Kack-Event. Ja. Guten Abend. So, ja. Das nächste habe ich jetzt nicht verstanden. Das sind für mich 3 Millionen Zahlen. Das muss ich jetzt erklären hier. Was? Dann ist wie abgerissen. Ja, achso, dann ist eventmäßig erstmal auf jeden Fall erstmal wie abgerissen. Ja, dann habe ich mal geguckt, Souvenirs. Leap Day, da kam ich aber so drauf. Und habe gedacht, Mensch, ich habe ja dieses GC Project jetzt. Ja. Ein Jahr lang jedenfalls. Premium Account. Ja, das will ich auch nicht verlängern, aber erstmal habe ich es ein Jahr. Und da gibt es auch so eine Funktion, da kannst du dir alle Souvenirs, die es gibt, anzeigen lassen. Wollte ich schon immer haben. Ich probiere zumindest alles mal aus, was es Neues gibt. Guck mir das mal an. Und da fiel mir auf, es gibt dieses 10-10-10-Event, das 2010 war das. Ja, da bin ich sogar hingegangen, weil ich das gut fand. Da war ich, glaube ich, sogar in Köln auf einem. Mhm. Und, am Bahnhof, oder? Nee, da, okay. Das war wohl ein normaler Stammtisch, der dann aber umbenannt wurde oder so. Da gab es auch eine Coin, eine spezielle, die habe ich auch noch irgendwo liegen, glaube ich. Wir sind heute böse im Kontext, merkst du? Wir sind böse im Kontext. Ja, weiter. Geht okay. So. Auf jeden Fall, laut GC Project haben dieses Souvenir 88.900, also rund 89.000 Kescher erhalten. Mhm. 2010 rund 90.000. Mhm. So, 2011 gab es diesen International Caching Day, wo du dann auch wieder losziehen konntest für Souvenir. Ja. Den haben gerade mal 66.000, also mal 25.000 weniger. Ja, wobei. 15. Das hat 25.000 weniger gekriegt. Das mag ich dir sogar erklären, da. Weil der, das ist, jetzt habe ich da draufgeklickt. Geht's Maps auf, weil der Geocaching Day. Also das 10.10.10. Das ist natürlich so ein Event, das wird auch überall, da haben ganz viele Leute geheiratet, haben sich scheiden lassen, haben Kinder gezeugt, whatever. Aber dieser Geocaching-Tee war ja einfach nur von geocaching.com irgendwas oder von Groundspeak irgendwas ausgerufen. Ja. Deswegen war er medial nicht so präsent. Ja, aber dann, wie gesagt, das ist auch nur ein Ausreißer gewesen. Wenn du den nächsten siehst, Leap Day 2012, also wieder ein Jahr später, 86.000. Also auch nicht mehr als 2010. Ja, sondern fast gleich. Mhm. Und 2013 gab es ja diese 31 Days of Geocaching. Ja. Da waren es im Schnitt so 95.000 Cacher, was ich für echt wenig halte, weil das war Urlaubszeit. Die alle 31 haben? Nee. Ich habe einfach mir mal so die jeden Einzelnen angeguckt und das lag so im Schnitt bei 95.000. Okay. Also auch nicht viel mehr. Dafür, dass Urlaubszeit war, hätte ich da viel mehr erwartet. Dann gab es einen Ausreißer 2015. Diese 15 Years of Geocaching, da waren es 183.000, also da war es das Doppelte mal eben. Mhm. Und dann gab es 2015 wieder diesen International Caching Day, da waren es wieder nur 100, also in Anführungszeichen nur 118.000. Was ich damit meine ist, dass die Souvenirs erstmal gar nicht so angestiegen sind, wie ich jetzt erwartet hätte, so einen stetigen Anstieg, sondern dass das echt in Wellen geht. Und dann soll es ja, ich weiß nicht, wie viel soll es in Deutschland geben, runde Million Cacher? Hatte ich irgendwo mal was gehört? Ja, jedenfalls ganz schön viele komische Typen dabei. Genau, davon gehen 100.000 auf, wie wenn das gerade mal jeder 10. Das wird immer so getan, als wenn diese Souvenirs das Ding schlechthin wären. Also dafür, dass da gerade mal jeder 10. für loszieht, finde ich das jetzt auch nicht so. Also sagen wir es mal so, Groundspeak versucht natürlich so ein Gamification, so ein Souvenir darüber klar zu machen. Aber das Souvenir auf der Seite selber, auf deiner Profilseite, ist total schlecht positioniert. Nämlich ziemlich am Ende. Ja. Und du kriegst es, wenn du es mit der App lockst, ich kenne es jetzt von Zombies Run, ja, wenn du da irgendwas rennst, dann kriegst du am Ende gleich deine Ausstattung und dann poppt das Ding gleich hoch. Und das ist halt bei Groundspeak nicht so. Und wenn, ja, kriegst du halt die Leute nicht. Andererseits ist das jetzt auch kein Fitness-Hobby oder so. Das gibt ja immer nur, du kannst nicht permanent ein Souvenir erwerben, sondern es gibt nur vereinzelt was. Ich verstehe auch immer noch ehrlich nicht, wieso sie nicht ein Sammelheft oder sowas in der Art machen. Verstehe ich wirklich nicht. Ich wette, das würde gehen. Deswegen funktionieren diese Badges, die du kriegst bei, wie heißt das, die Statistik-Ding, wo du das dann also diese, da gibt es ja Belts und Badges, also hier brauner Gürtel für so und so viel Earth Caches und so, Diamonds klar. Und funktioniert eher. Das binden die Leute sich in ihrem Profil ein, weil du dann permanent sowas erreichen kannst. Stimmt. Ja. Ja, also was sind 95.000 weltweit? Cacher? Nee, das ist das sind 95.000. Ach ja, stimmt, das stimmt ja auch noch. Das sind noch nicht mal Cacher in Deutschland. Da hat er recht, der Stellinger. Das sind ja nicht mal, das sind jetzt internationale Zahlen. Also stimmt, ich hatte auch extra internationale Tage genommen, also die nicht jetzt hier bei uns nur gelten. Stimmt. Das ist weltweit. Und da redeten sie ja davon irgendwann mal, es gibt 5 Millionen Cacher und plötzlich waren es ja 15 Millionen. Das weiß ja keiner, wie sich diese Vermehrung bei Groundspeed genau begeben hat. Aber lass es 5 Millionen sein. Genau, lass es 5 Millionen sein, dann reden wir bald vom Promillebereich, wenn das so weitergeht. Also ernsthaft, das sind wirklich wenig von dem, was es da an Cachern gibt. Ja, das ist so. Also du kannst so ein Souvenir ja eigentlich, also wenn du so eine Gamification fahren möchtest, dann musst du es, dass du es permanent erwerben kannst. Ja, genau. Und das Beste für Groundspeak wäre einfach, wenn sie diese Statistik-Dinger, die es da gibt, die sie alle über GSAK basteln, wenn sie das integrieren oder das erwerben würden, weil dann kannst du permanenten Aufwuchs machen und dann hast du immer ein neues Bändchen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das auch nur einen Furz bringt. Damit bindest du diese 100.000, die das sowieso machen, egal was Groundspeak bietet, die anderen, ich kenne ja auch etliche, mit den Mädels hier, ab und zu cachen gehe, dann interessiert die alles eine Wurst. Die wollen raus, einen Cash machen und gut ist. Den Rest interessiert die wirklich, das ist ja das kannst Zweite. Du bieten, was du willst. Das Ding ist ja weder auf Leistung noch auf irgendwas ausgerichtet, sondern es ist einfach ein ganz normales Hobby. Ja? Du könntest auch Modelleisenbahnen fahren, ist genauso ein Hobby, aber das ist halt in der Natur. Und es wird ja immer versucht, dieses Hobby in diese Fitnesswelt rein zu integrieren, was ja ein Trend ist, was auch nicht schlecht ist. Und das ist ja super, dass die Leute sich draußen bewegen und nicht nur im Büro sitzen. Aber es ist halt dafür nicht das geeignetste Hobby. Nee, ich sehe auch vor allen Dingen für Wettkampf jeder Art ist dieses Hobby wie in meiner völlig ungeeignet. Das gibt es einfach nicht her. CGC-Meisterschaft. Den muss ich jetzt bringen. Ja, weil ich glaube, deswegen bin ich auch gespannt, da hinzufahren und mir das mal anzuhören, was sie so erzählen alle da. Ich glaube bei der GC-Meisterschaft immer noch, dass sie daran auch gerade Spaß haben, weil es eigentlich kein wirklicher Wettbewerb ist. Das ist mal ein Tageswettbewerb, ja, aber es ist nichts wirklich zu gewinnen. Es ist auch nichts, was Fame bringen würde, sondern es ist einfach mal ein Tag sich mit anderen messen und Spaß dabei zu haben. Na doch, das Team, was gewinnt, hat ja dann die Ausrichtung der nächsten Meisterschaft bei sich. Deswegen das ist am Arsch, ja. Kann man, also da gibt es ja auch Leute, die sich richtig anstrengen. Ich glaube, es war vielleicht mal so geplant und dann hat man festgestellt, dass es eigentlich eine ganz lustige Truppe werden kann und hat das dann so ein bisschen auch abgeschwächt. Alle wollen den zweiten machen, genau. Ja, aber wie gesagt, das werde ich mir angucken. Das kann ich jetzt im Moment noch nicht so richtig beurteilen. Ja, dann sind wir mit Cachen und Souvenirs, ja. Schieb ich jetzt mal kurz noch einen rein. Ja. Hast du denn mitbekommen? Schieb ich mal kurz einen rein, Dreckstück. Wirklich. Hast du, übrigens, wenn ich das bei Google suche, dann wird mir angeboten, meinten sie Raucherunterkunft. Bevor du kommst, guck mal, da hatten wir uns vorhin auch drüber unterhalten, weil der Chat ist gerade reinschmeißt. Das ist das Schöne dran, jeder wie er mag. Ich gestehe ein, ich finde seine Tweets und so sonst alles sehr gut, aber das ist genau der Satz, wo wir beide schon immer diese leichten Brechreiz bekommen. Also an dem Tag, wo ich mit dieser Formulierung wirklich perfekt leben kann, stelle ich den Podcast, den Blog und mein Leben ein. Weil damit erschlage ich jede Diskussion, dann brauche ich keine Diskussion mehr. Weil jeder, wie er mag, ist immer so lange schön, wie er damit anderen nicht auf den Sack geht. Damit fängt es schon mal an. Dann möchte ich Folgendes einschieben. Das sehe ich jetzt auch sehr häufig auf Facebook. Ja, wenn dann einer irgendeine Diskussion lostritt, dann kommt irgendeiner mit Maker-Tweet, dann wird vielleicht dieser Thread auch noch gelöscht. Aber zwischendurch hast du dann immer die, oh, was regt ihr euch so auf, geht raus, cashen. Ja, ja. Das ist auch so ein Totschlagargument. Ja. Da kannst du eigentlich nichts drauf antworten, weil es... Doch, warum bist du denn nicht draußen? Das ist eigentlich die einzige richtige Antwort. Warum bist du da nicht selber draußen, anstatt hier so einen Scheiß zu antworten? Dann wird es einfach, ist ja okay, wenn sie nichts dazu zu sagen haben. Das kann ich sogar verstehen. Bei manchen Diskussionen in Facebook schüttle ich auch noch einen Kopf und blätter weiter. Aber dann schreibe ich auch nichts dazu. Fertig. Die anderen wollen halt drüber diskutieren, dann lass sie doch. Richtig. Also ich, jeder wie er mag, oder also ohne dass ich jetzt das genau auf diese Formulierung rumtreten möchte, aber das sagt ja, dass jegliche Regel oder jeglicher Rahmen nicht mehr vorhanden ist. Jeder macht es so, wie er möchte, und dann kann ein Hobby nicht funktionieren. Ja, das war worüber uns ja, wo das damit anfing, war ja dieser Tweet, wieso ist da eigentlich so ein Loch, so eine Ritze in der Wand, muss ich mir nachher mal gucken. War ja eigentlich dieser Teil, ich hatte ja getwittert, Earthcash-Listing gelesen, ich soll mir eine Säcki-Scheibe oder wie immer die heißt oder ausgesprochen wird, selber bauen, auf Ignore geschoben. Kann man machen, muss man nicht. Meins ist es nicht. So habe ich das geschrieben. Also weder unhöflich noch schlecht machen wollen noch irgendwas. Aber wenn ich selbst das schon nicht mehr schreiben soll, darf, weil es kann gleich die Antwort, ja, Geocaching ist halt bunt. Ja, mag ja sein, dass Geocaching bunt ist. Aber ich finde die Cache scheiße, dann muss ich es doch mal erwähnen können, in höflicher Form. Sonst weiß doch der Owner, ich frage mich immer manche Owner auch, wie sollen die eigentlich merken, dass ihre Caches, diese Beobachtungscaches, ne? Wie sollen die Owner denn merken, dass die scheiße sind, wenn sie keiner sagt? Egal ob höflich oder unhöflich, ja, besser natürlich höflich, aber wenn alle immer nur loggen, ach, war toll, TFTC, schön, dass ich hier war. Ja, dann denken die doch auch, oh geil, so Beobachtungscaches kommen ja gut an. Also ich weiß immer nicht, ein bisschen Kritik muss doch erlaubt sein. Der Stream reißt ab? Nee, der reißt nur bei dir ab. Ja, ich finde das auch, ich will jetzt nicht ins politische Thema wechseln, aber vielleicht doch, es ist genauso wie jetzt momentan, wenn sich jetzt alle regen sich auf über die Landtagswahlen in Hessen. dass die AfD da 20 Prozentpunkte und schlecht und rechts und so weiter. Ja. Diese Argumentation, also ganz ehrlich, mit den Argumenten von diesen Leuten sich auseinandergesetzt hat, auch niemand. Sondern es haben alle entweder gesagt, ihr seid doof, ihr seid scheiße. Ja, genau. Und wundern sich, dass die wundern sich, dass, wenn du, ja. Ja. Wie willst du die Leute denn auf deine Seite kriegen, wenn du ihnen immer nur erzählst, wie scheiße sie sind? Ich meine, ist doch klar, da wählen noch mehr da Rechte. Das ist keine Lösung, das ist das gleiche Niveau. Ja. Das ist das Schlimme daran. Das ist ja überhaupt, es findet ja gar keine Diskussion statt mit denen. Denn dann hättest du die ja in 5 Minuten an der Wand diskutiert, weil die haben keine Argumente, das ist einfach nur dummes Gesülz. Aber dadurch, dass sie nur beschimpft werden, werden die noch bestärkt. Also das verstehe ich auch nicht. Wobei, lass uns bloß nicht mit Politik anfangen, ey. Ich habe mir schon mit allen verdorben, wenn ich jetzt auch politisch anfange, ja, dann geht's das so. Und so sehe ich das beim Geocaching. Also wir beschimpfen die ja nicht, sondern wir begleiten die satirisch, aber wir sagen dann halt auch, das gefällt mir nicht oder das ist eine Ignore-List. Ich beschimpfe so Owner wie Gerti und Dings, die es einfach nicht besser wollen. Die mir irgendwann so lange auf den Sack gegangen sind, dass ich dann auch zurückhacke, weil ich das die Schnauze irgendwann mal voll habe. Aber ansonsten gebe ich dir recht, man sollte es nicht mit Schimpfen machen. Ich versuche es eigentlich auch zu vermeiden. Ja, aber du gehst ja jetzt nicht von vornherein an die Sache so ran. Du schimpfst ja nur, weil du ja, entsprechende ja, beschimpfende ja, Reaktion ja, auch bekommen ja, okay, hast. Aber ja. Wo sind wir eigentlich? Achso, aber selbst dann sollte man sich's verkneifen. Also selbst das, weiß ich, ist immer noch ein Fehler. Das sollte man ignorieren, ist eigentlich die wesentlich klügere Wahl. Aber ja, ich bin nicht klug. dann wird einem immer hier geistige Tiefe vorgeworfen. Aber warum? Ja, warum soll ich in dem Moment Höhe zeigen, wenn ich Das ist auch so ein Punkt, also der mir auch beim Podcast in letzter Zeit auffällt, auch bei uns im Blog, dass die Leute mir mal erzählen wollen, was ich denn nun tun darf und was nicht. Und da denke ich immer, leck mich, ist mein Blog, ist mein Podcast, ich darf alles. Besser nicht. So, ja, dann. Ja, jetzt auf dem Event am 7.5. Also nach der Tüte wäre. Wir begrüßen wieder den Bürgermeister von Berlin, Mika, im Chat. Wir müssen uns auch mal zusammen, den fällt mir gerade ein. Ich musste tatsächlich jetzt bei iTunes ja angeben, explizit oder nicht explizit. Ist jetzt Pflicht geworden. Ja, und ich habe angekreuzt, nicht explizit. Wir müssen uns ein bisschen. Also, ne? Dann kommt bestimmt der Erste, der dann eine 1-Stern-Bewertung und bei Apple das irgendwie meldet. Dann sind wir ich glaube, einen hatten wir, der uns versucht hat, runter zu werden. Ja, ne? Gibt es schon. Aber also, jetzt nicht mehr werten, ne? Wir haben jetzt 42, ist die ultimative Zahl bei keine iTunes. Bewertung mehr bei iTunes. Genau, bitte. Also keine Rezession, keine Bewertung, da sind wir vollkommen zufrieden. So, jetzt hast du lange noch überlegen können. Ja. Gebe das Wort in Google in die Suche ein und mir wird vorgeschlagen Raucherunterkunft. Welches Wort habe ich eingegeben? Bei Raucherunterkunft? Nein, ich habe das Wort eingegeben und dann sagten, ja, meinten Sie Raucherunterkunft. Es gibt jetzt die Kescher-Unterkunft. Ich möchte es kurz erwähnt haben. Oh Mann. Meine persönliche Meinung, Totgeburt, aber ich möchte es erwähnt haben, weil hast du es nicht häufiger, dass du irgendwo hinfährst und dann denkst du, wie gerade bei dem Event, und dann ist, wo übernachte ich? Und dann könntest du dich im Forum der Kescher-Unterkunft anmelden und dir wird ein Kescher ihr Ferienhaus, ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Das befürchte ich. Für mich die Frage, will ich das oder will ich vielleicht doch lieber ein Hotel? Aber ich möchte es zumindest erwähnt lassen, es probiert jemand da etwas aufzubauen, Kescher-Unterkunft. Sind denn da schon ein paar Leute drauf oder so? Ich habe mich ja nicht angemeldet, muss ich mal kurz gucken hier. Also so ein paar Leute sind da. Achso, da kann man auf eine Landkarte gehen, genau. Und dann sieht man in Deutschland eins, zwei, sogar in Kiel, wer ist das denn? Tanja ist heute ein bisschen langsam. Sie schreibt gerade, wenn ich Kescher-Unterkunft bei Google eingebe, kommt, meinten sie Raucherunterkunft. Also den Gag hat Fraser vor 5 Minuten auch gebracht. Aber ist schon okay. Hör uns doch mal zu. Ja, das muss ich, was macht die denn nebenbei da? Also, weiß ich nicht. Kocht irgendwas. Mir fallen so ein paar Witze Also, wenn wir in Kiel übernachten würden, dann bei Ghost. Nähe Braunschweig bei Titan Leo. Team Dandelos in Freren. Im Ruhrpott gibt es sogar zwei. Boah. Einmal in Essen, der Ruhrfotograf. In Mülheim an der Ruhr ist das. Und Rainbow Girl in Arnsberg. Mein Gott, mit Bild? Ja, das ist doch hier Geocache Single. Nee, ist eine gute Idee. Wo könnte man denn den Stadel? Mixi, Karlsruhe, Mixi. Ach, der musst du mit ihm Film drehen, oder? Wir fahren zum Mixi. Ich dachte, Mixi kam aus Stuttgart, aber im Osten gar nicht. Also im Osten ist da noch Potenzial. In Stade gibt es nichts, weil man muss dann zu Ghost nach Kiel. Das war fast um die Ecke. Oder? Katzensprung. Du kannst ja diesen Rufbus da nehmen, ne, für 3 Euro die Fahrt. Da gibt es nicht. Ja, sowas lebt natürlich nur von Leuten, die da mitmachen. Wenn ihr da Bock drauf habt, kescherunterkunft.de ist auch in so einem schönen Retro-Stil gehalten. Das kommt gerade, also gut, dass ich die Pebble habe. Ne? So sendet mir mein Handy von oben nämlich auch die Nachrichten. Es kommt gerade rein, liebe Owner dieses Treffens, ich finde es sehr schön, dass ihr euch schon so auf das Mega-Event in Stade freut und möchte euch hiermit ermutigen, euer Event trotz ständiger Nörgeleien zu veranstalten. Hoffentlich werden sehr viele Kescher eurer Einladung folgen und ihr werdet viele wilde Tänze erhalten. Bitte nicht entmutigen lassen. Ich drücke euch ganz doll die Daumen und freue mich auf euch. Sockenpuppe A. Nee, der Bilderklauer. The Geddy hat es geschrieben. Ach so, stimmt, ich freue mich. Die auf dem Mega-Pinkel-Event rumgehackt haben. Das hatten wir noch gar nicht genannt, ne? Auf dem Mega-Pinkel-Event? Ja. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Nee, hatten wir noch nicht. Das ist mir durchgerutscht. Fahren wir auch einfach nur hin. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt halt vor dem Stade-Event noch ein Event, das heißt jetzt Mega-Pinkel-Pause. Glaube ich, ne? Ja. Das ist irgendwo südlich von Soltau, Allertal-Ost. Und da war halt auch ein bisschen viel Aufregung, weil es halt so ein 30-Minuten-Event ist. Und wir haben jetzt gesagt, wir gucken uns jetzt mal so ein 30-Minuten-Event wertfrei an. Deswegen fahren wir beide zum Beispiel hin. Von Kacke zu Pipi. Ja, der Gedanke kam uns vorhin auch schon. Also fahren wir einfach mal hin und gucken uns das an. Also wirklich wertfrei. Du fährst ja danach sogar noch zum Starter-Event. Natürlich, wenn ich noch reinkomme. Und von daher... Naja, und da haben sich gleich ein paar aufgeregt und wie das dann so ist auf Facebook, dann spielt sich das alles so ein bisschen hoch und lange Rede, kurzer Sinn, da gab es dann auch ein paar, wie soll man das jetzt nennen, klare Notes, die sagen, dass sie nicht so viel von solchen Events halten. Was ich auch verstehen kann, also ich kann da beides verstehen. Ich weiß nicht, was die da vorhaben, wir fahren mal hin, gucken uns das an, eine halbe Stunde, vielleicht ist es ja auch ganz witzig, keine Ahnung, wir fahren hin und wir berichten drüber. Ja, aber was hat diese Not jetzt damit zu tun? Ich glaube. Na, 2, 3 hatten ja geschrieben, das ist ein doofes Event und das gibt's ja gar nicht. Nicht so entmutigen lassen, unser Groß-Geocaching fürs Gerti? Ja. Mann, der ist halt gönnerhaft und kleinen Events gegenüber und zeigt ihn, komm, ihr seid toll und das geht schon. Ich glaube, ich schenke dem einfach mal einen Pilates-Kurs. Der ist mir total unentspannt. Also, ich finde dieses Log von ihm jetzt gar nicht mal, also der Typ ist fürchterlich, aber dieses Mal finde ich sogar ganz gut, weil ich fand's auch, ich mache mich auch lustig über dieses Mega-Pinkel-Event und hab's gemacht auf Facebook und auf Twitter, aber ich schreib's nicht in das Log rein, weil sollen sie doch machen. Ja. Also, weiß ich nicht. Also, aber die, ich finde. Gerti postet, aber unterschrieben von der Lady, das hatte ich nicht gesehen. Ja, das ist, glaube ich, eine und die gleiche Person irgendwie. Sind ganz eng miteinander. Ja, die sind irgendwie austauschbar. Das ist was zusammenwächst, das soll man nicht trennen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wo der Dank an unserem Podcast mal ist von den beiden. Ich meine, alles, was wir hier gesagt haben, haben sie ja nach und nach auch umgesetzt als ihre Idee. Aber ich meine, die beiden Interviews waren im Prinzip nichts anderes als das Abarbeiten unserer Kritik, echt. Also das habe ich auch gedacht. Ja, ich muss einfach sagen, eigentlich könnten wir uns als Co-Owner da melden. Ja, das fehlt mir noch. Ich muss nur noch Hecht fragen, ob er mich da reinzieht. Ich fahre da nicht hin, ich will da Ich habe heute irgendwie so einen komischen Spleen, ich mache mal Evernote zu, das muss ich immer wieder neu aufmachen. Komisch. So, jetzt machen wir hier mal Themen. Wollen wir mal Themen machen? Jetzt sind wir mit den Events mal so langsam ein bisschen durch. Ist halt im Moment viel, weil beschäftigt die Community, müssen wir ja auch drüber sprechen. Dann gab es den Fake-Account. Hattest du das mitbekommen? Ja. Ich fand es, ich fand es erstmal richtig gut. Weil du meinst den Bundesforst, ne? Genau, BDF-Bundesforst. Mittlerweile heißt er wohl anders, habe ich irgendwo gelesen. Der hat jedenfalls unter diesem Namen irgendwo beim T5er gepostet. Auf dem Baum darf das nicht. So in der Art irgendwie. Und ja, was soll ich sagen? Toll geschrieben. Ja, das ist schön, aber was ich mal richtig gut fand, dass nicht sofort diese Hörigkeit anfing, sondern dass mal einer angerufen hat und gesagt hat, sag mal hier, Bundesvor, habt ihr irgendwas gepostet hier, seid ihr euch angemeldet? Und daraus entstand dann natürlich, dass es ein Fake-Account war. Und das fand ich mal richtig gut. Dass einer nachgefragt hat. Ich glaube, GC Rhein-Main oder so war das, glaube ich. Wie oft geht's denn, dass unter offiziellem Account irgendjemand postet und als Owner, warum legst du das denn da hin? Und da fragt mal einer nach. Die haben hier den Link auf JR, aber ich glaube, da ist, glaube ich, der Autor tatsächlich GC Rhein-Main gewesen. Das waren, glaube ich, die angerufen haben. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Genau, unter dem zweiten Guck Link. Mal. Hast du das gemerkt? Nehme ich beide rein. Ja, Interceptor ist schnell. Das waren, was waren das? Hundertstel von Sekunden? Ja, du hast doch nicht zu Ende gesprochen, kommt das schon, ja, das stimmt. Ich glaube, der ist so mit dem Kopf so irgendwie, so, der tippt gar nicht. Das macht Gedanken, so mit Augenblinden. Oh, guck mal, diese Anfrage hätte mich ja auch interessiert. Hat Groundspeak sich mal bezüglich der Ausladung gemeldet bei dem Abrocker? Also ich gestehe, ich hatte das abgehakt und dann hatte ich ja diese Mail mitgekriegt, dass sie plötzlich anfangen, Leute anzumailen, um mich da zu beschimpfen. Und ich habe mich an Groundspeak gewendet, hatte ich auch gesagt. Da kam dann auch nach 3 Tagen die Antwort, ja, wir werden da mal gucken und das genauer prüfen. Man kriegt ja innerhalb von 3 Tagen eine Antwort, steht drin. Ne? Wenn du an die schreibst, kriegst du ja einen automatischen Replay, dass du innerhalb von 3 Tagen erstmal eine Antwort bekommst. Und dann kriegst du eine deutsche Antwort, dass man sich das genauer angucken wird und das prüfen wird. Und nicht eine Woche später oder so kamen diese 2 Interviews und die Megaseite war überarbeitet und. Also ich hatte so das leise Gefühl, dass Groundspeak 2 Füße tief in den, wir sind ja heute sowieso in den Hinterteilen versenkt hat und dass die da mal eingenordet wurden. Das hatte ich deutlich das Gefühl. Was beim Abrocker jetzt rausgekommen ist, weiß ich natürlich nicht, ob die das überhaupt mitgekriegt haben. Ich hatte das auch in der Mail tatsächlich erwähnt. Also wir müssen es mal, also es kann ja jetzt nur der Abrocker beantworten. Ja. Der übrigens gar nicht im Chat ist. Oder doch, er ist wieder da. Groundspeak selber wird es nicht mitkriegen. Wenn es einer mitkriegt, eventuell ein Reviewer. Groundspeak hat das mitgekriegt, durch mich. Durch dich, ja, das will ich ja jetzt immer sagen. Also, wenn es einer mitkriegt, ein Reviewer, der hat das natürlich nicht auf der Watchlist. Ne? Der kriegt das vielleicht über die Kanäle sich, oder die so. Da auch raus. Der wird sich aber nicht damit auseinandersetzen. Nee, würde ich auch nicht. Sondern wenn ihr euch irgendwas habt, dann müsst ihr euch an Groundspeak wenden, weil die haben da die Hoheit rum. Die wären jetzt aber auch kein mega Stopp. Nein, ich habe die angeschrieben und ich habe auch nicht geschrieben, hört mal, alles ganz schlimm, sondern ich habe geschrieben, pass mal auf, das läuft da ein bisschen unrund. Meine Kritik wurde dazu Anlass genommen, dass ich, wenn es geht, auch nicht kommen soll, aber das habe ich selbst entschieden, habe das auch so geschrieben mit dem Link auf unserem Blog, aber es wurden auch welche ausgeladen mit einem Link auf den Abrocker-Blog, könnt ihr da mal beruhigend einwirken. Ich habe also wirklich so geschrieben, also höflich und auch nicht, dass sie irgendwas machen sollen, sondern einfach, um jetzt mal Ruhe in den Karton zu bringen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sie mal ein Wort dazu sagen. Und das haben sie offensichtlich auch gemacht. Danach war dann auch mit den E-Mails unser Schluss. Also scheinbar haben die jetzt begriffen, dass sie auch mal ein bisschen die Schnauze halten müssen, nicht nur wir. Ich habe mich jetzt nochmal aufgeregt über diese E-Mails, das wollte ich auch nochmal loswerden, das hatte ich mir lange überlegt. Und damit ist das Thema für mich auch durch. Diese beiden sind für mich gestorben. Die kann ich auch nicht mehr für ernst nehmen. So. Und dann sollen sie machen, was sie wollen und damit glücklich werden. Also unser Tipp ist, wenn ihr irgendwo Probleme habt mit irgendjemandem und ihr könnt es nicht so klären und ihr schafft es auch nicht, das zu ignorieren, ja, aus welchen Gründen, dann unaufgeregt an Groundspeak schreiben, ja, den Sachverhalt, vorher. Genau, den Sachverhalt schildern und dann wird man euch geholfen. Das war doch jetzt auch, das war doch die Diskussion in unserem, ich will noch mal sagen, in Geocaching minus, wie heißt denn das Forum? Geocaching minus Community minus Deutschland? In Geocaching Deutschland? Oh Gott. Ich weiß, keine Ahnung. Aber wie heißt unser Forum? Ja, also ich weiß, unser was du Forum, meinst, aber guckt unseren Film, am Ende steht's. Also das Geocaching-Forum, wo keine Threads so gelöscht werden von einem Admin, dem anderen scheint das häufiger vorzukommen. Ja. Da war ja die Frage auch Geocaching-Community-Deutschland, so heißt es. Ja, das einzig wahre. Ob man einen TB, eine Log-Bedingung knüpfen kann und wenn das dann nicht erfüllt ist, dann Log löschen. Und so weiter. Also das ist so eine sehr interessante Frage. Das war so, dass wenn man dann das online stellt, dass man den Account des Owners sperrt, nicht nur den TB. Also kann man mal nachlesen. Sehr interessante Frage. Also soweit ich weiß, wird der Account aber nicht gleich gesperrt, sondern da wird dann tatsächlich erstmal miteinander gesprochen. Ja, du könntest höchstens so, wenn du deine Nummer irgendwo postest online, dann können sie diesen TB locken, dass er nicht mehr lockbar ist. Genau, aber noch lange nicht gleich den Account, das glaube ich auch nicht. Genau, aber wenn du so eine Lockbedingung beim TB nicht erfüllst, dann denke ich auch immer, also ob ich mir da jetzt großartig Gedanken mache. Das finde ich auch nicht. Das Beste ist manchmal einfach, ja, dann lass das. Owner, ich bin immer noch für die Ignore-Owner-List, die sollte immer kommen. Oh, die fehlt mir auch wirklich, also ganz ehrlich. Owner A steigt hin. Wir haben ja hier unseren Flakhuddel. Ich habe gar nichts gegen ihn. Soll er doch auch seine Caches legen. Nur du musst mal die Logs lesen. Also selbst die Cache gemacht haben, schreiben schon drunter. Ja, sorry, ich habe auch, nachdem ich ihn habe, nicht verstanden, was du da gemacht hast. Und den würde ich so gerne einfach komplett auf Ignore legen. Das ist, ab und zu hole ich mir mal ein paar Koordinaten, weil das Schlimme ist, der liegt hier immer rund um mein Haus. Also ich kann dann echt mal, wenn ich mal am Wochenende nicht losfahren will, endlich mal im Auto, ist natürlich schön, wenn du mal welche vor Ort machen kannst, aber muss ich mir halt die Koordinaten besorgen. Sowas gibt es doch gar nicht als Service, rund ums Haus Caches legen. So eine Ignore-Liste. Also ich meine, es gibt doch 3 Millionen Scripts, gab es doch, aber sowas gibt es nicht. Ne? Nee, leider nicht. Da, Logbedingungen gibt es nur für Caches. Ja. Aus recht berufenem Munde. Ja. Na gut, was haben wir noch? Ja, ich meine, gibt es ja jetzt auch nicht mehr, ne? Logbedingungen sind ja irgendwie. Ja, bei Challenges wieder. Ja. Bei Challenges, ja klar. Gibt es sonst eine gibt es sonst eigentlich eine Möglichkeit, eine Logbedingung zu haben? Nee, das war also ja früher der Challenge, Scheiß, ja. Der jetzt noch aktiv ist, klar. Aber jetzt nochmal gar nicht, ne? Jetzt versuchen sie alles Mögliche, ja. Das ist ja, ach Mann, wie immer. Da wird alles Mögliche versucht, um es dann doch hinzukriegen. Das ist schon. Da war auch auf Facebook auch so eine Anfrage. Ja, mein Kumpel wollte ein Lockpicking-Ding, hat er irgendwie so ein Schloss vor so einem Rohr gemacht, oben auf eine Litfaßsäule legen. Das wollte der doofe Reviewer nicht durchlassen, wo ich dachte, oh danke Reviewer, sag mir bitte noch welcher, damit ich ihm persönlichen Dank schicken kann. Also für die Ablehnung dieses beschissenen Caches. Schrieb ein anderer, ja, darf er da nicht so muggelig sein. Nee, ist klar, Litfaßsäulen stehen hauptsächlich da, wo keiner vorbeikommt vermutlich. Das ist ja auch der Sinn einer Litfaßsäule, dass sie nicht gesehen wird. Und dann kam wieder die Tätze, wer fragt denn schon nach einer Erlaubnis? Ja, genau. Und dann machst du es doch einfach als Mystery, dann kriegt der Reviewer das nicht mehr. Genau, bescheiß alle Regeln, mach alles anders, als die Plattform das will und wunder dich am Ende, wenn sie dir in den Arsch treten. Ja, ja. Wenn sie dir, Entschuldigung, wir sind ja jetzt explizit nicht mehr. Wobei? Wenn sie dir in den Hintern treten. Wobei, der eine Kommentar, den fand ich ganz gut, frag doch bei der Behörde nach. Ja, ob du das super Idee, genau. Das ist auch gut, weil nach dem Motto, hä? Und dann kam auch gleich wieder einer, und das ist auch so dieses typische Kleinkind. Geht doch raus cashen, es kam aber auch einer gleich wieder. Ja, wenn es ja Genehmigung gibt, dann kannst du ja gar keinen mehr. Genau, hör auf mit dem Hobby. Geh irgendwo und mach Manzi oder irgendwas, aber verlass bitte unser Hobby, damit wir dann in Frieden weiterarbeiten können, ey, ehrlich. Es gibt einfach sowas wie gesunden Menschenverstand. Mensch, und den haben wir doch mal benutzen, ist doch nicht so schlimm. Ja, ich finde auch, man sollte vielleicht versuchen, es nicht alles immer so ernst zu sehen. Man kann auch selber mal nachgeben und sagen, ist einfach ein Idiot, das bringt einfach nichts. Also die anderen können alle mal nachgeben. Ja, ne? Also pass auf, wenn ich mit der Bahn fahre, dann sind da bestimmt auch, da sind 80 Leute drin, dann sind bestimmt 15 drin, mit denen ich nie im Leben was zu tun haben möchte. Bei dem Hobby komme ich aber jetzt irgendwie in Berührung mit denen. Ja. Ja. Jetzt kann ich versuchen, die zu ändern, aber aus dem Trabi machst du auch kein Mercedes. Das ist nun mal so. Also ja, manchmal stimmt. Ist es besser, du sagst einfach, vergiss es. Ja? Du musst mal, Chat kommt gerade, du bist der Boss deines TBs. Da darfst du Lockbedingungen drauflegen und Locks löschen, wie du magst. Nein, das ist definitiv nicht so. Als nämlich diese Discover-Scheiße damals anfing, als das wirklich ganz frisch war, habe ich mal diese Discover-Dreck-Locks gelöscht, weil die echt gingen mir echt auf den Keks. Und da habe ich dann mit Groundspeak Kontakt gehabt und die haben mir sehr deutlich gemacht, dass Discover-Logs nicht gelöscht werden dürfen. Da bist du falsch informiert, Traveling Jack. So, nichtsdestotrotz ist es ein neuer Cache da geboren. Wo ist das Ding? Ich muss das mal öffnen. Siehst du das auch gerade? Er macht bei mir gerade auf. Das ich habe heute irgendwie eine geistige Umnacht und sagen alle wieder, heute? Ich mache heute dieses Evernote ständig auf und zu und muss mich dann immer reinstreuen. Du hast diesen 29. Februar, diesen Cache, meinst du? Nee, ich hab schon hier. GC6AHR3. Also nochmal. GC6AHR3. Der heißt Hafenbahn Hamburg. Da ist wirklich also wieder so a new star is born. Der ist gerade. Ach so, der ist. Der ist jetzt ja auch gerade wieder nicht erreichbar. Aber du musst mal ganz am Anfang gehen. Also ja, der ist nicht erreichbar, ich glaub, weil die 650 Meter oder was der daneben lag. Genau. Erstmal kam DNF, dann kamen zwei Notes, dann kam der erste Found. Dann kam natürlich wieder, ja, ist egal. Es kam wieder einer, der da erstmal. Selbst mit den korrigierten Koordinaten ist der Altenwerder dann rund 350 Meter entfernt. Das heißt, der FDF wurde gemacht, in 350 Meter Entfernung hat er den gefunden. Das kannst du mir doch nicht erzählen, wie soll denn das gehen? Ja, angeblich. Wo ist denn das denn hier? Großschiffe. Angeblich hat er das aber geschafft. Okay, wahrscheinlich hat er den Hint. Anhand des Hint, ja, aber ich habe den Hint auch gelesen. Also ich fand das alles sehr... Hat er bestimmt mit dem Google-Satellit eingemessen. Also geht einfach mal runter... Und guckt euch das an. Also geil finde ich auch dieses Log. Respekt an Oma, bei derartiger Abweichung den Cache zu finden. 350 Meter, wo ihr merkt. Ja. Ona, bitte den Cache sofort deaktivieren. Wo ist das denn? Das hat Mathe geschrieben. Ziemlich weit ganz unten, ja. Also geht euch das mal durch, guckt euch mal so die ersten ganzen Logs an. Das ist schon die Krönung. Und dann hat er das Ding irgendwann verlegt. Dann bin ich da hingefahren. Der Typ ist ja die Krönung, ne? Weißt du, wo es dann hingelegt hat? Neben den Bahnschienen an einen Elektromast, der unten noch, ich weiß gar nicht was, also Elektro verbaut hatte. Und zwar komplett, also Quadratmeter groß. Okay. Und da drüben ist es drunter noch. Okay. Also unfassbar. Roasted bei Ona. Wirklich, so in der Art. Roasted bei Ona. Da habe ich auch gedacht, du bist doch nicht ganz dicht. Ich habe ihn dann zum Glück gesehen, ohne drunter zu müssen und konnte hingreifen, aber nee, ging gar nicht. Also das war schon unfassbar. Also jetzt ist er gerade, zurzeit deaktiviert, das wusste ich gar nicht. Listing must contain accurate GPS-Koordinaten. Ja gut, die waren 30 Meter im Off, das stimmt. Quelle bla. Bitte ändere deine Listing-Koordinaten auf die richtigen Koordinaten deines Geocaches. Wenn du das erledigt hast, enable dein Listing. Wir schauen hier in 14 Tagen noch einmal vorbei. Sollte dann noch nichts geschehen sein, werden wir deinen Cache archivieren. Also unfassbar. Also wirklich, wirklich unfassbar, was er da abzieht. Aufgrund von Krankheit dauert es leider ein bisschen, bis ich mich um die Koordinaten und Name auf der Dose anpassen kann. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Name auf der Dose, sonst seht doch keinen. Ich sag ja, also da manchmal fällt dir auch nicht viel ein. Ja, das war ist genauso dieses, weißt du, auf Facebook, da kam dann mein Troll, ich habe ja meinen persönlichen Troll da in dieser anderen Gruppe schon, kam dann wieder. Da ging es ja auch, da hat irgendeiner irgendwie so einen T5er gelockt, so nach dem Motto, ja, gesehen, ich bin nicht irgendwie nicht schwindelfrei, bla bla bla. Ja, hab ich auch gesehen. Alle, ja, Anfänger, jeder mal und natürlich und dann lasst ihn doch, geht raus cachen. Ich denke mir einfach, du, als ich angefangen habe, also die Regel, dass ich mich in das Logbuch eintrage. Ja. Und was eine DT-Wertung aussagt, das habe ich irgendwie schon verstanden, bevor ich losgegangen bin. Weil ja, eher nicht. Ja, oh, da war ich und dann ja, allwissend geboren. Und, aber ganz ja, ehrlich. Aber den Typen kannst du sowieso nicht ernst nehmen. Hier steht auch die Frage noch, ist der Owner schon berüchtigt dafür? Nee, da hat er erst 10 Stück versteckt. Also das ist der erste, den ich von ihm gemacht habe. glaube ich jedenfalls, weiß ich aber noch nicht genau. Aber da hat er so richtig reingegriffen und hat, anstatt den irgendwann mal dicht zu machen und einfach mal irgendwann später weiterzumachen, ja, naja. Er liegt immer in einer schönen Ecke, das muss man sagen. Genau, aufgrund von Bauarbeiten am Schienennetz kann ich die Dose nicht dichter verstecken. Und als Hint stand dann, hier gibt es Strom von sowieso und hier gibt es Strom von sowieso, aber der ist schon abgebaut. Ich komme da hin, der war frisch angebaut. Und dann wusste ich nicht mal, welchen Strom er meint, an den Schienen oder an diesen anderen. Und das war alles beim Duckdalben, da wo auch noch wirklich Leute sind, die da sonst die Einsamkeit genießen und kennen. Also ganz seltsamer Typ. Ich würde bei Regen suchen. Ja, bietet sich bei Strom förmlich an. Ja, also war wieder ganz großartig, muss ich sagen. Das sind so die Caches, die einem so richtig Spaß machen. Naja. Und dann gab es ja noch der war ist gut. GC6CAVP. Nochmal, GC6CAVP. 29. Februar oder Leapdale. Das ist aber ein Tradi. Es war kein Event. Und der hatte irgendwie so richtig, richtig geile Bewertung. Übrigens, wo gerade im Chat steht, die Reviewer schauen schon vorbei. Ja, die sind schon ab und zu in Hamburg und da ist das für die tatsächlich auch nicht ungewöhnlich, mal vorbeizugucken. Die cachen ja auch die Reviewer, das dürft ihr ja nicht vergessen. Also ich hatte da diesen Cache ja auch verlinkt und die Begründung bei dem Cache, was du gerade gesagt hast, ist so toll. Und hast du den? Ich habe dir hier scrollen. Die Begründung, also hier handelt es sich um einen. Also erstmal ist der erste versteckte Cache, ja. Oh, bla. Ich lese es kurz vor. Ich hatte schon ein paar Tage den Ort, dann dieses Versteck, ist es mir jetzt nicht mehr möglich, meinen Ort zu verlassen und an den Cache vorbeizufahren. Aber wann sollte ich ihn legen? Dann bei meiner letzten Tour erwähnte ein Kollege, dass ihm noch zwei Versteckdaten für den 360-Tage-Grid fehlten. Unter anderem der 29. Februar. Jetzt war klar, wann ich den Cache verstecken will und wie er heißen soll. Hier handelt es sich um einen Statistikpunkt, also erwartet nichts Großes. Ich bin für diesen Cache immer dankbar, denn es gibt wirklich schöne Caches, die belohnt werden sollten. Also viel Spaß beim Suchen, jedes Log ist willkommen. Ich finde die Begründung so geil. Der ist einfach beknackt. Ne? Ja, also hier gibt es nichts zu sehen. Ich hau jetzt meine Dose hin, aber am 29. halt. Wenn ihr den Punkt habt, dann müsst ihr nur noch 9 finden. Dann habt ihr schon wieder einen Favoriten näher. Und mein Kumpel hat am 29. Found, genau. Wie es TJ so schön schrieb, auf die Frage ist, inwieweit sein Kumpel jetzt hilft. Ja, naja, es geht ja um diese Matrix, dass du am 29. einen gefunden hast, der am 29. versteckt wurde. Ja. Da ist ja auch noch eine Matrix. Dieser Cache würde noch 1000 Funde haben. Das ist trotzdem scheiß Cache. Das ist unfassbar. Also ich, Hobby, aber auch nicht mal ansatzweise. Oder wir haben es einfach nicht verstanden, das kann auch sein. Wir sind praktisch so zwei ausgestorbene Dinosaurier, die durch dieses Hobby marodieren. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir sind so die Bad Boys der Podcasts und Geocaching-Szene. Die Arschgeigen, die alles schlecht reden. Ja, natürlich. Super, aber es macht Spaß. Ihr müsst verstehen, nach so einem Podcast, wenn wir ihn so aufgenommen haben, gehe ich auch erstmal aufs Klo mit meinem Beutel und weine. Da wird der Beutel vollgemacht. Was haben wir dann? Ach, guck mal, da passt, das stimmt, da hatte ja uns einer, soll ich da den Namen nennen, das weiß ich immer gar nicht. Doch, kann man ja, Hoja hat uns mal darauf hingewiesen. Wäre auch eine gute Idee, tatsächlich auch mal wieder einzustreuen nach solchen Caches, die man jetzt gerade genannt hat, dass es Need Maintenance und Need Archiv gibt. Und die sollte man ruhig benutzen. Ja, es gibt Owner, die reagieren dann sehr zickig. Aber die haben das nicht verstanden, was der Unterschied ist. Genau, und passend zum heutigen Podcast, scheiß drauf. Ich glaube, Hoja. Mit dem Beutel. Hoja, haha, wurde ich glaube da mal angegangen, wegen einem Need Maintenance Log. Was ja dann, nicht. Das ist doch die Sache des Owners und warum denn immer gleich? Ja. Wo du einfach denkst, oh Gott, da hat aber jemand den Unterschied zwischen NA und NM nicht wirklich. Ja, ich weiß, das ist immer unfassbar. Also Need Maintenance ist wirklich nichts Böses, sondern es ist einem irgendwas am Cache aufgefallen. Und das will man dem Owner mitteilen. Indem man die Maintenance macht, ist man wenigstens sicher, dass er die Mail auch bekommt. Oh Gott, hier. Bummt. Guck mal hier, Cooling sagt es. Ich bringe jetzt nicht solche Vorschläge rein, nach dem Maya-Kalender cachen. Ja, hat noch nicht alle nach Maya verstanden. Nein, also nochmal, die Maintenance, wenn irgendwas am Cache nicht in Ordnung ist. Und lasst euch da auch nicht irritieren. Logbuchwechsel, was immer heißt, wieso hast du keinen Logstreifen dabei gehabt? Da schreibt er einfach drunter, passend zu unserem Podcast heute, scheiß drauf, ich habe nie einen Logstreifen mit, das ist nämlich Owner-Sache, Punkt. Alles andere ist Quatsch. Immer dieses Logstreifen reinstopfen, heute hatte ich schon wieder so ein Cache, wo irgendwie 15 Logstreifen drin sind. Ich entleere die immer alle, schmeiß die weg. Nee, dann logge ich tatsächlich NA, dann soll dieser Dreck verschwinden und ein neuer Cache gelegt werden. Wenn der Owner sich nicht mehr darum kümmert, weg mit dem Dreck. Ja, das ist in der Tat. Wird also, viel zu häufig gemacht. Man muss ja auch, nee, was, wo habe ich es gelesen? Hier hinten in, na, wo der hier bei, hinten, wo ist das Endlager? Hier, das ehemalige, geplante. Hier oben bei uns. Gehst ach, da hinten raus. Ja, da, aber nach unten, Lüneburg, ja, ich und weiß, rechts ich weg. Komm nicht auf nach. Da hat irgendeiner seinen Powertrail deaktiviert. Und dann siehst du dann so auf, also scheißegal, ne? Du machst die Karte auf, da gibt es noch 30 andere Powertrails drumherum. Also ja. Die Gegend ist nun wirklich nicht. Aber er hat mit der Begründung, diese ewige Nörgelei, ich deaktiviere diesen Cache, jetzt könnt ihr mal sehen, ja, was in dieser Gegend ohne diese Powertrails werden. Ja, und gute Begründung. Und dann auch für, oh ja, jetzt sind 150. Warum hat sich denn keiner gefunden, diese Geocaches zu adoptieren? Das hatte ich auch gelesen. Da habe ich auch gedacht, oh. Scheiß, werde ich tun, so einen Dreck zu adoptieren. Da muss ich mich ja noch drum kümmern dann. Also, außer in den neuen Bundesländern ist es wirklich schwierig, einen Fleck zu finden in Deutschland, wo nicht im Umkreis von einem Kilometer mindestens ein Geocache liegt. Ja. Ob absolut. Dann 150 weg sind, ist eigentlich, für die Natur würde es erstmal danken, gerade bei so einem Powertrail. Oh Mann. Ja, verstehe tue ich das auch nicht. Und dann gibt es noch den NA, nicht archiviert, wenn er meint, der muss weg. Und auch das benutzt ruhig. Da müsst ihr auch mal aushalten, dass dann irgendwelche Owner austicken. Lass sie doch austicken. Mein Gott, NM und NA, beides ist, da wird der Schiedsrichter angerufen. Nee, NM ist eigentlich nur für den Owner, dass er weiß, da muss mal was gemacht werden. Und NA, da wird halt der Schiedsrichter, der Reviewer angerufen und dann wird halt geprüft, ob das da bleiben soll oder nicht. Boom. Ja, siehst du, Halvor macht mir nochmal den Hinweis. In Frankreich, Powertrail GC69WJJ. Halvor, ich frage dich, warum ist unsere Dreimutter-Tool da noch nicht? 2400 Dosen, ne? Das macht dir richtig Spaß. Jo. Setz dich doch zu Hause hin und mal die Wand an. Machst du dasselbe? Ist doch kein Unterschied. Jo. Ja. Das ist so sinnlos. Also ich definiere mich über meine Funde. Außerdem verstehe ich gar nicht. Ich meine, du siehst, es gibt ja den NM und NA. NM geht übrigens nicht, nicht als Kopie an den Review. Das stimmt. Leider, schreibt das gerade, das ist falsch. Nur NA. Need Maintenance geht wirklich nur an den Owner speziell. Und NA, da geht auf jeden Fall an den Reviewer, selbst wenn er gelöscht wird. Genau. Und NM setzt nur das Attribut zusätzlich nochmal rein. Das ist also nicht die, wie sagen sie, nicht die Schweizer Flagge. Ist nicht schön, wenn du das Attribut drin obwohl hast. Obwohl manche die Attribute ja schon setzen, wenn sie den Cache rausbringen. Das habe ich auch noch nie verstanden, was das genau für ein Dude hat. Was, dieses NM? Ja, habe ich schon durchaus auch gesehen. Ja, weil die Dinge ist die Schweizer Flagge. Ist toll. Ist neutraler Cache. Also die müssen wirklich irgendwas völlig falsch verstanden haben. Aber selbst NA nützt manchmal nichts. Was sich auch nochmal zu lohnt, ist GC18H3G. Nochmal GC18H3G. Da hat einer tatsächlich 2 Jahre nach der Arrivierung nochmal nachgeguckt, ob der Cache vielleicht doch noch vor Ort liegt. Also, wie man 2 Jahre nach der Archivierung nochmal DNF-Logge, das finde ich schon ziemlich, also auch für einen Einsteiger schon ziemlich hohl. Ja. Das ist mir nicht mehr. Also, es ist mir nicht mehr komplett nachvollziehbar. Wenn es nicht so traurig wäre, wir würden uns nur kaputt lachen. Ja, hast du das eigentlich mit der App mitgekriegt? Hast du das mit der App mitgekriegt? Das müssen wir jetzt, also es ist ja schon durch den Geocaching. Ich glaube, das hat jeder. Das hat der letzte Blog, der mehr als 3 Hörer hat, auch schon Leser gehabt. Wir fassen es kurz zusammen. Ihr habt euch damals eine Geocaching-App gekauft für 9,99 Euro. Pro App weg. Ist jetzt weg. Und jetzt dieser, wie kriege ich mein Geld zurück? Oh Mann. Was ein Scheiß. Ach, das passt heute. Das zieht sich so wie ein Faden durch die Sendung. Ja, also es gibt tatsächlich welche, die dann auch wirklich, also jetzt, die haben doch dafür bezahlt. Manchmal kaufst du dir auch ein Glas Gurken, weil ich es gerade sehe. Ja. Und dir fällt es draußen bei Aldi runter und dann kannst du auch nicht mehr reingehen. Noch schlimmer, jetzt hatte ich eine Cola in der Hand, die war seit einem Jahr abgelaufen. Das war doch meine eigene Schuld gewesen. Ganze Geld weg, aber ich hab das übermalt und habe die wieder verkauft. Hätte ich umgetauscht. Welche habe ich gerade hier gekauft? Nee, ich verkaufe die immer. Ich mache das Datum anders und dann verkaufe ich die wieder beim nächsten Flohmarkt. Nee, ich würde dann reingehen in den Markt, mir eine Cola holen, austauschen, zurückgeben, sagen, das kann ja nicht sein, ist ja abgelaufen hier. Ich will Geld zurück, hier kaufe ich nichts mehr. Also ich also, meine lieben Leute, ihr habt irgendwann mal die Geocaching-App gekauft, weil ihr damit geocachen wolltet. Für 9 Euro oder für 8,99 hat sie gekostet. Wenn das Geld jetzt futsch ist, es sind 8,99, dann müsst ihr jetzt nicht elend Beiträge schreiben, Groundspeak anmailen, wie er das Geld wiederkommt. Das ist halt so. Das kann auch mal passieren. Wenn ihr die jetzt vor kurzem gekauft habt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, ach, über iTunes das Geld zurückzuholen. Wenn ihr bei ein Apple-Gerät habt. Oh, jetzt aber kommt bitte, jetzt kommt schon, man hat ja auch ein Nutzungsrecht drauf geschissen, was man gekauft hat. 10 Euro sind weg, gut ist. Da braucht man gar nicht groß diskutieren. Ja, aber das Nutzungsrecht ist doch nicht weg. Das Nutzungsrecht hast du dann mit der kostenlosen App genauso. Ja. Also du bist nicht eingeschränkt und du kannst es auch weiterhin nutzen. Vor allen Dingen, die App funktioniert noch. Ist ja jetzt nicht so, dass die App wird nur aus dem App Store genommen. Und wenn ihr was Gutes wollt, dann LVC für iOS und CGO. Wenn ihr was Gutes wollt, kauft ein GPS-Gerät und dann könnt ihr vernünftig cachen. Nie. Schön fand ich übrigens den Einwurf, ein brauner Faden. Nee, aber wenn du wirklich ich bin bekennender Handycacher geworden, weil wenn du viel in Deutschland unterwegs bist, dann ziehst du dir nicht das Pocket Query. Und dann machst du einfach das Gerät an, guckst mal eben kurz, was ist in der Nähe. Mach ich das nicht? Tipp ich fertig. Das ins GPS-Gerät an und suchst. Ja, das brauchst du ja trotzdem nicht. Also du suchst es über den Browser, okay. Was? Die Nabel, die App doch trotzdem irgendwann. Ja, aber irgendwann ist das Leben auch zu Ende, obwohl ich es bezahlt. Ach nee, habe ich nicht bezahlt. Ist halt so, irgendwann ist alles zu Ende. Also es ist Leute, 8,99 Euro. Ich finde jetzt, der Satz, der jetzt im Chat kommt, der bringt so auf den Punkt. Ein Handy für 700 Euro in der Tasche, aber wegen 10 Euro kollabieren. Aber auch nur bei Groundspeak. Ja. Wenn das irgendwo anders wäre, Mann. Ja. Also kurz und gut, ist weg. Ist weg. Pech. Aber shit happens. Jetzt bringe ich den Motivationsrat. Wenn ihr jeden Tag einen Kaffee trinkt und ihr würdet jetzt drauf verzichten eine Woche lang, habt ihr das Geld wieder drin. Ja. Und könnt euch eine neue App kaufen. So. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Wenn ihr das Geld wieder reinkriegen wollt, dann müsst ihr einfach dieses, fand ich so geil, das haben wir in einem Account gefunden. Was gibt's denn noch? Kannst du da draufklicken? Ist der gesperrt schon? Oder? Das ist der andere. Der die Favoriten verkaufen wollte. Deren Namen nicht genannt werden dürfen? Nee. Der Favoritenverkauf. Da ist ja kein Link. Doch, der ist doch hinter dem Link. Get the free official app and join the world's blah, blah. Das ist denn das für ein Link? Das geht auf die Startseite. Echt? Ja. Ach nee, das hast du dir ausgeschnitten. Oh, das kommt auch. Hajo. Hajo. Genau, das hatte ich mir ausgeschnitten, weil ich dachte, wer weiß, wie schnell der gesperrt ist, der Typ. Der hat geschrieben, ich halte nicht viel von Favoritenpunkten. Das System ist nicht detailliert genug. Also genau das, was ich auch immer sage. Aber wer mir 5 Euro pro Punkt zahlt, dem verkaufe ich den. Dann hat er seine IBAN-Nummer da gleich drin. Gib als Verwendungszweck den GC-Code des Caches ein. Für die Überweisung gibt es keine Rechnung und ich garantiere Diskretion. Also der hat, ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber es ist schon sehr ernst formuliert, dass man bei ihm sozusagen Favoritenpunkte kaufen kann. Ich befürchte, dass ihm bestimmt schon einer bei Dings in die Pfanne gehauen hat. Ja, genau. Das hat nämlich übrigens, herzlichen Glückwunsch, Polylettentapier. Ja, er ist da. Happy Birthday to you. Oh Gott. Happy Birthday. So weit geht's nicht. To you. Happy Birthday, Mr. Polylettentapier. Das lässt sich scheiße sehen, das sehe ich auch so. Weißt du, guck mal, das hat Groundspeak, also den Account gibt's noch. Groundspeak hat das aber sehr clever gemacht. Ja. Die haben einfach die Profilinformationen, wo das alles drinsteht, verändert. Das hat er nicht selber gemacht. Das haben die einfach gemacht. Ja. Wieso, was haben sie denn da reingemacht? Ja, das ist alles weg mit der IBAN und so weiter. Ah. Oder es gab, hat gewissen Druck bekommen. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Du, wenn das meine Plattform ist und da schreibt irgendeiner das hin, würde ich das einfach wegändern. Fertig. Also. Ho, ho, ho, ho. Thank you very much. Ja, also auf jeden Fall, wer Favoriten kaufen will, der kann sich an denjenigen wenden. Wie heißt der? Hajo, ne? Hajo. Hajo. H-Jo. H-Jo. Also, wer Favoritenpunkte braucht, ne? Allerdings müsst ihr ihn dann auch loggen lassen. Da kam dann aber auch in der Diskussion auf, wie ist denn das jetzt aber, also wie lange gehört einem der Favoritenpunkt? Und was ist, wenn der Cache archiviert wird? Oh Gott. Kriegt man den da zurück? Immer diese Erbsenzähler. Also du kannst, egal welche Frage, aber es gibt nochmal welche, die wollen sie bis zum Ende durchdiskutieren. Ja, ich habe da auch mitgemacht. Ich fand das auch sehr schön. Ich habe auch noch ein paar Fragen zu halten, wie das denn genau gehandelt wird. Vor allem, wenn er dann aufhört, wie kriege ich dann meinen Punkt wieder auf einen anderen Cache rübergezwitscht? Das sind Probleme. Also ich weiß, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, geile Idee, den unterbiete ich gleich mal. Für 4 Euro gebe ich euch meine Favoritenpunkte. Ja, ich glaube, JR war da auch bei und hat ihm irgendwie, ja. Sowas muss man, Angebot und Nachfrage, weißt du, da musst du erstmal das unterbieten. Was ist denn da für, ne, der Link ist hier nicht komplett, kann ich nicht benutzen, so richtig. Ach nee, habe auch keine Zeit für. So, Zeit ist gut. Wir haben gesagt, das dauert nicht mal so lange. Es geht eigentlich. Wir sind 2 Stunden 2. Wir rasen hier. Ja. Wisst ihr, wie das noch schneller geht? Wenn wir eurem Podcatcher einfach die Geschwindigkeit auf anderthalb stellen, ne? Dann geht es richtig schnell rum, die Zeit. Die Nervensägen. Ich will mal. Aber im Chat nicht, wenn die auf anderthalb stellen. Ich würde jetzt gerne mal, bevor du deine ganzen. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal. Kleine Tracer war. Cachen. Das sind wir doch gar nicht. Komm, aber ich möchte, nö, zum Ende ist es zu bescheuert. Ich möchte meinen jetzt bringen. Ach so, du möchtest das dazwischen? Ja, okay. Und du wirst es nicht glauben, ich war wieder in der Gegend, kurz vor Soltau, hinter Schneewerding. Oh. Und habe mir von Bärchen 2006, manche nix sind gut, Bärchen 2006, das erinnert mich immer wieder an, hier ist die kleine PC-Biene. PC-Biene. Es gab mal so ein. Kenn ich nicht. Also, du kennst Dinge. So Leute, die haben PCs repariert und die nannten sich PC-Biene. Oh Gott. Und immer wenn du angerufen hast, hier ist die kleine PC-Biene. Was kann ich für dich tun? Mein Motherboard ist abgeraucht. Die Spitze ist aufgelegt. So, also, Bärchen 2006 hat den Cache GC50JMP. Wo hat es denn eigentlich jetzt? Also, vor Soltau und zwischen hinter Schneeberding gelegt. Der Cache nennt sich Charlie Tango. Ist ein Multi über 5 Stationen, wenn ich das feiner mitrechne. Ist im alten Lager Wolteringen da. Also hier gibt es auch so Lost Place-mäßig bei uns in der Gegend ein bisschen was. Man braucht dafür UV-Licht, eine Taschenlampe, Code-Tabellen. Deswegen schaltet es ja für dich aus. Ja, schreibt aber alles rein. Ist aber wirklich... mega simpel gemacht. Du läufst praktisch zur Station, du findest die alle, siehst dann auch gleich, um was es geht und hast einfach eine Stunde eine relativ schöne Zeit und entdeckst auch noch mal so ein paar verlassene. Och, ich pack mir den auch mal. GSAK. Und das Feine ist, okay, ich habe jetzt schon andere Dinger gesehen, ist aber schön. Zu empfehlenswert, hat 107 Favoritenpunkte. Ich glaube, das ist auch genau die Anzahl an Favoritenpunkten, die dieser Cache braucht. Jeder mehr würde vielleicht die Erwartung zu hoch setzen. Ja, aber das ist wirklich schwierig. Ist wirklich schön gemacht. Guck mal, also wie alt ist der geworden? 33 oder 93? Wer? Charlie Tango? Ja, nee, Polylettentapir. Weil du empfiehlst den Cache gerade und er schreibt im Chat, der Multi ist absolut empfehlenswert. Ach, ja. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ja, du, das ist wie viel Vibe. Irgendwie ist der so Zeit. Die scheinen da sich miteinander zu beschäftigen. Ja. Und übrigens, ja, er ist mit Banner. Oh, na dann. Aber so ein Banner, ich meine, der Cache ist auch gelegt 2014, da war Banner noch, ne? Jetzt ist mittlerweile... Die Souvenirs vorne. Ihr könnt euch das Banner anbinden, ihr müsst es nicht. Wobei ich da nochmal unseren Film einstreuen möchte, damit er ja auch seine 1000 Abrufe nochmal irgendwann voll kriegt. Da seht ihr auch ein paar Souvenirs. Ja, müssen wir eigentlich Feel Vibe ist doch hier diese Connectorin. Feel Vibe, unser Film liegt bei 700 Views. Ja, aber wenn sie den jetzt weitergibt, das verstehen die ja nicht. Das ist das scheißegal. Die Cacher verstehen diesen Film ja nicht. Die müssen nur draufklicken, wir wollen 1000. Stell dir mal ernsthaft vor, dass du unseren Film wirklich so promoten würdest. Den versteht ja keine Sau. Wenn er nicht Cacher ist, weiß er da überhaupt nicht, was er soll. Selbst Cacher verstehen die nicht. Du musst diesen Podcast durchhören. Das kommt noch dazu, aber ist ja nun selten dämlich für Leute, die nicht cachen. Die wissen überhaupt nicht, was der Witz sein soll. Sag mal, jetzt habe ich mal eine Frage. Guck mal, Mr. Stringer schreibt da ja gerade für den echten Informationsgehalt 107 Favoritenpoints gleich 78%. Ja. Darum geht's ja. Wenn du Mr. Stringer liest, denkst du dann auch wirklich immer so an so einen Typ mit Stringtanger? Ich denke immer nur an den Stringtanger selber zum Glück, sonst wird es ja noch schlimmer. Aber dieser Name ist immer so String. R fällt immer weg. Ich wollte nur mal sehen, ob ich immer so versaut bin. Achso, ich dachte, du hättest jetzt Bilder von ihm mit String. Nein, das ist natürlich auch völlig falsch reininterpretiert, aber ich will einfach, ob ich einfach. 043 ist der beste Stunt. Welcher ist das? Weiß ich nicht. Ach, bestimmt das am Boden liegende. Also, wo wir so steil hochklettern. Das ist übrigens der Typ, der an der Seite von Miss Marple spielte, dieser. Ja, das ist mir schon klar. Ach so. Wenn für die jungen Hörer, es gab, früher gab es so Filme im Fernsehen. Also nicht schwarz-weiß. Netflix, weißt du, ich habe jetzt in meinem Netflix-Account. Ja. Ich habe momentan keine Serie, die ich so richtig gucken kann. Das ist echt schlimm. Also Empfehlungen gerne in den Kommentaren. Netflix finde ich auch alle. Wir haben nur, auf Amazon gucken wir die meisten. Auf Netflix gucke ich jetzt gerade so Science Fiction. Oh, der ist gut, habe ich durchgeguckt. Da habe ich die erste Folge jetzt gerade, die fand ich ganz witzig. Die erste ist eigentlich noch die schlechte, der wird noch richtig gut. Dann ist dieser amerikanische mit den Atombomben, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Schade, der geht aber. Jerry Show, aber den habe ich auch schon gesehen. Der geht auch nur anderthalb Runden lang, das fand ich ein bisschen kurz. Das Ende haben sie ein bisschen sehr abgehackt. Ja, der war ja eingestellt worden nach der ersten. Ja, das fand ich schade, weil eigentlich fand ich ihn gar nicht schlecht. Und dann das zweite war so. Ja, aufgrund der Fanbase haben sie dann nochmal 6 nachgeschoben. Ja. Und sonst wüsste ich auch gar nicht, da haben wir nicht so viel. Ich verstehe nicht, warum die nicht Americans mal nachschieben. Americans ist eine richtig schöne Serie, aber gibt es nur eine Staffel, gibt es aber schon 4 irgendwie. Kapiere ich auch nicht. Dr. Who, hör doch mal auf mit dem Scheiß da. Ich habe da mal. Who, also, da muss man auch einen gewissen Schaden zu haben. Also wir haben Schaden, aber wir haben einen anderen Schaden scheinbar. Das ist wie dieses Fla. Ist wie Fla. Oh, Fla schmeckt auch irgendwie komisch, aber es wird immer gehypt. Oh. Naja. Egal. Also, Charlie Tango, empfehlenswert, hat Bärchen wirklich gut gemacht. Mit einfachen Mitteln, auch schön den Multi aufgebaut. Man ist auch ein bisschen Bewegung. Trifft relativ wenig Leute und am Ende hat man dann halt auch nochmal eine schöne Final-Dose. Ich trage String und er Tanga, naja. Das ist doch das. Wo wir da gerade drin waren, The Man in the High Castle, die gucke ich schon deswegen nicht, weil die mir mit dieser scheiß Werbung für diesen Rotzfilm auf den Sack gehen. Ich habe die schon 3-mal angemeldet, ob sie diese Kacke endlich rausnehmen können. Wozu bezahle ich denn bei Amazon? Ja, genau. So. Und ich gucke zum Beispiel nicht bei Amazon, sondern nur bei Netflix, weil ich bei Amazon immer unter aller Sau fand, als ich es hatte. Wieso? Ich habe einmal alles durchgeguckt. Ach so, und das war jetzt auch nicht wirklich viel. Und da hat Netflix wir gucken mehr. So spannende Serien wie Grey's Anatomy und CSI. Ja, super. Und okay. Das wird, Forever heißt der letzte. Wenn du da Fan bist, würde ich das natürlich auch gucken, weil du kannst ja am TV nicht mehr sehen. Da kommt ja. Ich habe letztens TV angemacht, ich war total geschockt. 20 Minuten Werbung, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Wir haben bestimmt schon 5 Jahre kein Fernsehen mehr geguckt, seitdem wir diese ganzen Streaming-Angebote haben, als ich Fernsehen hier komplett erledigt. Ja, also wir gucken immer Die kleine Prinzessin und Elfen. Ja, also meine Tochter mag Netflix. Klar, keine Frage. Aber ich habe zunehmend Probleme. Also wenn uns einer von Netflix zuhört, der Americans Staffel 2 wäre nett. Bestimmt hören die hier zu. Natürlich. Komm. So. Wir haben auch nur noch ein bisschen Quatsch. Rate mal, was ich gerade zugemacht habe. Ich ahne es. Es gibt auch wir haben einen schönen Nick gefunden, den fand ich einfach schön. Den mal erwähnenswert. Die, deren Namen nicht genannt werden dürfen. Das finde ich wirklich mal einen mutigen Nick. Ja. Ich stelle mir so den Stempel vor, den er benutzt. Nee, ich stell mir diese Strick-Caches vor. Um diesen Cache zu locken, hier findest du deinen Namen stricken musst. Stimmt, das muss auch cool kommen. Also das nenne ich echt mutig. Die, deren Namen nicht genannt werden dürfen. Und der war, glaube ich, sogar aktiv. Ich meine, der hätte sogar ein paar Vlogs gehabt. Viele ja nicht, wie soll er? Stell dir mal vor, der macht einen Powertrain. Heieieiei. Der küsst es ab. DDNNG. Oh, ist auch blöd. Und dann gab es noch den FDF. Da hat ja JR drüber berichtet. Der FDF ohne Dose. Ja, gibt es bei JR, findet man unter FDF ist, was du daraus machst. Ja. Da hat der Owner praktisch das Listing, wenn ich das richtig verstanden habe, fertiggestellt. Ja, hat den Cache noch nicht gelegt gehabt und aus Versehen angehakt, Publish. Ja, das kommt ja häufiger vor. Genau. Und dann wurde das Ding gepublished. Ja. Und es hat einer ein FTF gemacht, indem er da eine Dose hingelegt hat. Wollen wir noch einen Ratschlag für alle bringen? Ihr könnt die Sprache auf dieser Seite auch auf Deutsch stellen. Ja, da ist es nochmal expliziter erklärt, wenn ich das Häkchen setze, dass es dann zu einem Reviewer geht und der fährt dann nicht zur Dose und prüft, ob die da liegt, sondern er guckt sich nur das Listing an, ob das in etwa die Voraussetzungen für die Plattform erfüllt, ob es mit anderen Caches in der Umgebung kompatibel ist und dann drückt ihr auf den Knopf und es ist da. Aber davon ab, wie peinlich kann es sein, den zu loggen, eine Dose hinzulegen, einen FDF zu legen, indem man eine Dose... In der Gruppe, ne? Auch noch. Ja, wie peinlich und dumm kann man eigentlich sein? Also aber das ist für mich mit Cashen so gar nichts. Das sind auch Menschen, die auch in jedem anderen Hobby mit Sicherheit nicht besser sein würden. Weißt du? Die bescheißen ja sofort. Wobei Bescheiß ist sowieso nicht das richtige Wort. Es ist letztendlich wird ja keiner beschissen und wird ja keinem Schaden zugefügt. Aber es ist einfach sehr dämlich. Ey, das ist einfach, Nee, nichts ist peinlich, stimmt nicht. Das ist einfach. Ich kann den Owner auch nachvollziehen, ja. Also wenn er sagt, hey, sorry, die Dose liegt noch nicht und die hauen sich da ein FTF rein. Löschen durfte er ja, glaube ich, aber nicht. Das wollte er Groundspeak nicht. Groundspeak sagt, nee, das muss so. Lies dir das mal durch bei JR. Fällt dir nichts mehr zu ein. Ich meine, das war irgendwie so. Nee, von Groundspeak würden sie sich ja selber widersprechen. Das würde ich mit Groundspeak mal zu Ende. Nee. Lies das aber mal durch. Hat Groundspeak das, glaube ich, nicht löschen lassen. Also. Das steht hier unten. Nee. Der hätte es löschen können. Ja, der hätte ich auch gemacht. Also, das ist einfach nur peinlich. Keine Diskussion, weg. Ist jetzt mein Fehler, dass die Dose da nicht liegt. Aber. Ne? Also, eine neue Dose hinlegen. Ich finde immer, das sind die Owner, wie die hießen früher Mod und mussten sich dann umbenennen. Ist halt so. Solche Kescher. Da ist der Name halt irgendwann verbrannt und da gibt es einen neuen und dann geht das weiter. Ach, so diese kleinen Seitenhiebe mag ich aber auch. Ja, aber das ist jetzt so. Pass auf, du hast dann, also ich meine, als Owner musst du dir dann wahrscheinlich viel anhören, du hast das nicht richtig gelesen und so weiter. Okay. Aber ich würde dem Owner gar keinen Vorwurf machen. Das kann doch passieren. Ja, da hat er aus Versehen den Haken gesetzt. Dann liest du doch durch, was da drin ist. Das ist ja okay, das muss er über dich ergehen lassen. Aber er kann das Log auch löschen. Und das muss man sich halt als Finder über sich ergehen lassen. Keine Dose da. Ich meine, die Argumentation schon. Ich bin an den Koordinaten, ist keine Dose, ich sehe die Dose hin. Also ja, aber das wird der Finder nicht über sich ergehen lassen, weil wenn er schon so ein Arschloch ist, dass er sowas lockt, dann wird er sich das auch nicht verfallen lassen, dass es gelöscht wird. Das wäre mir scheiße. Entschuldigung, Arschloch ist wieder zu hartes Wort. Wenn er schon so ein Mensch ist, der das lockt, dann, naja. Ja, dann haben wir auch eigentlich, also wir haben alle unsere Themen durch. Es war auch ein bisschen dünnfertiger Themen dieses Mal, also was sich so angesammelt hat. Die Eventschiene war diesmal einfach sehr weit vorne, weil da tat sich halt extrem viel. Und dann haben wir nur noch ein paar Cash-Empfehlungen. Also hast du auch noch welche oder hattest du nur den einen? Ich hatte jetzt nur den einen. In der Nähe gibt es noch das Melkhaus. Nur die eine, möchte ich nochmal betonen, nur diese eine. Welches Melkhaus? Hier? Melkhaus. Nein, nee, da war auch noch. Ach so, ich dachte, ja, weil hier gibt es auch ein Melkhaus, deswegen denke ich. Ja, ich war in der Gegend cachen, habe 5 Caches gemacht, 2 habe ich nicht gefunden, 2 war das Logbuch nass und der war gut. Super, guter Schnitt. Ich habe heute 4 gemacht und der eine war der Räuber von Ostdorf. Der fing sehr, sehr schön an. Das war so ähnlich wie eine Letterbox, ne? Also es war eine Kriminalgeschichte, die beschrieben wurde und du musstest an den einzelnen Orten was zu dieser Geschichte praktisch finden, aus dem Text rauslesen und dann finden. Das fände ich ja noch nicht schlecht, aber dann ging schon los, ja, da, welche Hausnummer hat dieses und jenes, ne? Da musst du aber Google zugucken, weil da keine Hausnummer dran steht. Das heißt, ich brauche ein Handy, das finde ich schon mal doof. Dann gehe zur Kreuzung sowieso. Ja, aber mit dem GPS-Gerät ist das immer schwierig, so eine Kreuzung zu suchen. Mit dem Handy ist es nicht so problematisch, aber mit dem GPS ist schon wieder blöd. Ja, das hat dem Cache viel genommen, das ist eigentlich schade. Aber naja. Ich sehe hier gerade im Cache, bei dem Cache hat noch einer ein Foto gepostet vom Real. OB, Tampons, Herren oder Damen. Verschiedene Sorten, jede Packung 3,95. Super. Ja, wer kennt es nicht? Nasenbluten und kein Taschentuch dabei. du bist leider zu spät gekommen. Wir haben eine halbe Stunde über Lissabon gesprochen. 3 Stunden haben wir intensivst. Wir haben extra früher angefangen. Nee, wir haben aber noch ein bisschen was, ein bisschen Lissabon sozusagen. Genau, aber kurz über den Urlaub gesagt. Also, wie Miss Marple schon sagt, schöner Ausblick. Heike war viel schwimmen. Hotel schön. Sie ist eingeschlafen, ich fasse es nicht. Ja, Hotel war fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist wirklich ein Tipp, hatte ich ja auch schon mal verblockt dazu. Das Mobbing. Ich finde dieses Wort verblocken mal so dämlich. Ich habe das mal geschrieben, schon im Blog. Memo Alfama heißt das Hotel. Echt geil. Noch einigermaßen günstig. Ich habe jetzt gerade gesehen, so günstig war es doch nicht. Aber die Rechnung kam. Ne? Ich hatte gedacht, das ist relativ günstig und habe dann nochmal nachgeguckt und habe gesehen, es hätte auch welche für einen halben Preis gegeben. Aber es liegt mitten in der Altstadt. Es ist ein richtig geiles Hotel. Aber wenn du jetzt cacherunterkunft.de hättest, dann hast du künftig. Ja, würde ich da trotzdem nicht hingehen. Also das Hotel empfehlen, mitten in der Altstadt, mit Blick auf Atlantik, geil. Was habt ihr gegessen? Das will ich möchte ich nicht. Achso, das hast du ja erzählt, das war ja schlimm. Okay. Schuhsohle. Nee. Also man muss schon 20 Euro investieren pro Person, nur fürs Essen, ohne Getränke. Dann kriegt man langsam was auch wirklich gut ist. Also aber wenn bloß Geld keine Rolle spielt, dann gebt es mir. Also ich kann damit immer was anfangen. Ich gehe mal kurz auf den Chat ein. Ja, also es war da, wie gesagt, es war nicht das teuerste, es war nicht das billigste, lag so in der Mitte, aber es ist wirklich ein ganz tolles Hotel. Also ein echter Tipp. Ja. Da kommen wir auch noch dazu. Zumindest die drei Caches gab es, die wirklich gut waren. Für Lissabon. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. In ganz Lissabon, wir cachen ja nur nebenbei. Wir sind nicht die da die geilsten Caches raussuchen und dann nur cachen. Klar, 500 Caches am Tag, das ist nebenbei. Nee, wir haben 25 Caches gefunden in Lissabon und 16 DNFs gehabt. Und das entspricht auch in etwa der Qualität beim Cache in Lissabon. Ey. Ist halt nicht in Shape. Unfassbar schlecht. Also auch Sachen, die definitiv da hätten sein müssen. Und dann liest du in den Logs schon, wir haben Fotolog gemacht. Ja, weil sie wieder alle aus Deutschland da waren. Und weil sie ja auch nicht wiederkommen wollten. Schreiben sie auch in Deutsch, ne? Ja. Fotolog. Ja. Und weil sie ja unbedingt den Punkt mitnehmen wollten, wurde dann Fotolog gemacht oder irgendwas hingelegt und ach, alles. Also es war gruselig. Aber es gibt drei gute. Es gibt ein A Great View of Lisbon. Das ist GC513F. GC513F. Danach muss der auch ganz schön alt sein. Hm. Der ist echt cool. Also soll ich mal draufklicken. Aber fantastischer Blick. Kostet allerdings auch so 8 Euro Eintritt. Die lohnen sich aber. 25 gefunden und 35 gelockt. Nee, ich habe nur die gelockt, die ich auch gefunden habe. Da bin ich tatsächlich immer noch ehrlich mit mir selber. Aber ich würde Jörg auf die Watchlist setzen. Der lockt das immer so ein halbes Jahr später nach. Ja, natürlich heimlich. Geht ja, auf ja. Das Profil. Ja. So, dann habe ich noch einen zweiten. Das ist der Tourguide Lisbon. GC5K7GK. GC5K7GK. Das ist ein Where I Go. Und den sollte man auch als allererstes machen, weil der wirklich die schönsten Stellen zeigt. Der Where I Go selber ist einfach todlangweilig eigentlich. Da geht man wirklich immer nur in so gewisse Zonen und sagt da, ja, jetzt bist du hier, macht eine kurze Erklärung in sehr schwierigem Englisch zu den einzelnen Stationen und führt dann zur nächsten. Also vom Anspruch her wirklich null, außer die Übersetzung jetzt. Aber er führt einen zu den geilsten Stellen in Lissabon, das kann man so sagen. Und dann gibt es einen, der tatsächlich so Müstvieh-like ist und auch der durchaus auch diese Qualität von Müstvieh hat. Das ist der Lisboa Terminal de Cruzeiros, wie immer das gesprochen wird. GC3B98Q. Nochmal. GC3B98Q. Großartig. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Lissabon drin gehabt. Was heißt Müstvieh-like? Der ist wirklich integriert in was vorhanden ist und du musst an einer Seite zuppeln, auf der anderen Seite kommt er raus, um das mal nicht zu sehr zu genau zu beschreiben. Sehr, sehr aufwendig eingebaut und cool gemacht. Und von dem Lissabonner oder von dem Portugiesen Lissabonner. Ja. Ja? Ja. Ich lese gerade im Chat nochmal, wie sieht es denn mit dem regelmäßigen DSM-Stammtisch in der Pott-WG aus? Habe ich auch mal dazu über nachgedacht, aber erstens regelmäßig ist für mich schon schwierig und Stammtisch noch viel schlimmer. Es gibt ja jetzt wohl Geocaching-Stammtisch, also zumindest gibt es da so eine Gruppe, glaube ich, die heißt Geocaching-Stammtisch oder so ähnlich. Ich weiß nicht ganz genau. Bei der Cache-Frequenz ist das online gepappt, aber das ist nicht für den, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht für den Podcast Cache-Frequenz gedacht, sondern sozusagen allgemeiner Stammtisch. Kann man bei uns in den Kommentaren irgendwie nachlesen. Ich hab's nicht ganz genau, da hat Hardy hat das da reingeschrieben. Ich würde immer vorschlagen, den erstmal nutzen. Ich will da auch immer mal reingucken. Ich weiß aber auch nicht, ich bin auch nicht so ganz der Richtige für dieses regelmäßige und für Stammtisch schon gar nicht. Sag es, wie es ist. Es ist ein totes Pferd. Wir haben es mal reingebracht. Ich glaube das auch, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass ich es nicht bin. Also ich würde schon mal ab und zu reingucken. Ich habe es auch schon benutzt. Oh. Da muss man sich irgendwie durch Zufall dann treffen. Es gibt da ja auch so eine Webseite, mit der man ab und zu gucken oder ohne sich anzumelden reingucken kann, wer da ist, wenn man das vorher will. Ja, die nennt sich alle drei Minuten. Ja. Es gibt so eine Webseite, da kann man sich anmelden, um mal reinzugucken, wer da ist. Nee, da brauchst du nicht anmelden, da kannst du so reingucken. Für Singles mit Niveau, meinst du? Allein im Raum ist halt langweilig. Ja, das sehe ich auch ein. Aber wie gesagt, das ist so eine Zeitfrage. Und ich schaffe das hier 3 Stunden mit dir zu quatschen, aber sonst habe ich auch nicht viel zu erzählen da. Ich wüsste gar nicht, was ich da noch erzählen soll. ich weiß, dass das wohl gerade alle Podcasts jetzt machen da und Stammtisch und wir treffen uns und nach dem Podcast nochmal und ich gestehe euch mal ein, wenn wir hier den Podcast beenden, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu erzählen. Ey. Dann ist auch genug für einen Tag und für eine Woche und für einen Monat. Ey, so mitteilungsbedürftig bin ich dann auch nicht. Da müsst ihr mit leben. Ich bin der Eremit. Das muss Holger dann machen. Was? Nur diesen Chatraum betreuen. Ja, klar. Gibt es da nicht so Dummies, die man da reinschicken kann? Ja. Griso bringt schön auf den Punkt, nicht alle mit der Herheit, so sehe ich das auch. Das habe ich schon mal gemacht, diesen Fehler, dass wir viel zu viel im Podcast gepackt haben und gearbeitet und gemacht und deswegen habe ich ihn dann auch eingestellt. Ich habe die Idee, wer uns in dieser Pod-WG trifft, der bekommt von uns einen Token. Oh geil, in der Pod-WG? In der Pod-WG. Ja, das ist super. Ja, ich versuche auch mal Teamspeak auf meinem iPad zu installieren und dann... Also, da muss ich Rasen mähen. Ich glaube, das Problem, was Mr. Stringer jetzt gerade anschreibt, ist genau das Problem dabei. Er schreibt nämlich, wir müssen TS noch installieren, aber ob es sich halt lohnt, ist die Frage. Ja, und das sagen ganz viele und ganz viele gucken dann auch nur auf die Seite, sehen, da ist zurzeit nicht viel drin und gehen dann auch nicht rein. Ganz ehrlich, funktionieren wird das nur, wenn sich viele finden, die erstmal da wirklich Lust zu haben und dann auch mal da reingehen. Dann muss man halt, das ist wieder so auch wie bei Events, keiner macht alleine kommen. Ja, mein Gott, da geht man halt mal alleine in dieses Teamspeak rein, zur Not auf den Raucherbalkon, da kommen noch eher mal welche rein und dann wartet man einfach mal eine halbe Stunde. Habe ich auch schon gemacht. Also wenn ich mit jemandem reden will, da rufe ich meine Mutter an, ganz ehrlich, ist einfach. Naja, ich wollte es mal ausprobieren, ich habe das gemacht. Ja, ist ja gut. Ich habe ja die, wie heißt sie, diese neue Podcasterin da kennengelernt. Enzyklia. Ach so, oh Gott, mir fiel hier in den Fischer ein, sorry. Und das fand ich klasse. Also wir hatten dann da auf dem Raucherbalkon, weil war auch kein anderer bei, dass wir da gut eine halbe Stunde mal Zeit hatten zu quatschen. Und dann kann man sich auch mal austauschen, gerade so zwischen Podcastern fand ich das schon sehr spannend. Also das war zum Beispiel auch eine schöne Geschichte. An einem Tag waren ein paar Cacher da, dann war das halt so eine Geocaching-Runde und fand ich auch durchaus spannend. Es ist halt wie Sex für die Ohren. Ja, und man kann gehen, wann man will. Das geht dann schnell. Also ich fand das alles gar nicht verkehrt. Wie gesagt, man muss Lust haben, sich zu unterhalten und man darf keine Berührungsängste da haben. Das ist einfach so. Also wer da reingeht und so ein bisschen schüchtern ist, für den wird das natürlich schwierig. Ja, ich glaube, die Hürde ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht totreden. Also mich würde man vielleicht eher... Also da muss ich echt viel Langeweile haben, um da mal reinzugehen. Ja, hab ich da. Um mich da drin zu sehen. Für andere kann das ja anders sein. Nein, das meine ich. Habe ich ja auch so gemacht. Als ich die Steuererklärung gemacht habe, habe ich nebenbei diesen Pod-WG gemacht, die Kopfhörer aufgesetzt. So, und dann habe ich Steuererklärung gemacht und nebenbei habe das laufen lassen. Und irgendwann kam noch mal wer und dann haben wir uns unterhalten. Genau, TJ sagt es, virtuelle Berührungsängste. Ja, ich bin halt schüchtern. Ich möchte eigentlich immer gerne, dass man mich anspricht. Damit ich dann... abweisend reagieren kann. Also genau. Und zwar arrogant. Arrogant. Aufgeblasen. Das muss man sich auch mal geben. Ich glaube, das ist so ähnlich wie... Chat nicht für die, die sich im wahren Leben nichts trauen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde Chat fast schwieriger als im wahren Leben. Weil da komme ich rein und muss ja was machen. Sonst ist es selten beknackt, im Chat teilzunehmen, ohne selbst was zu sagen. Ist schon... Ja, aber ich sehe die Leute auch lieber. Ich sehe den lieber als Gesicht. Also. Ich weiß nicht. Also es gab ja früher mal so eine Zeit im Internet, da waren diese Chatrooms ja extrem frequentiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ist oder ob das so ähnlich ist wie diese Foren, die ja auch mehr und mehr zurückgehen, wo sich das einfach auf Facebook verlagert. Ist so. Ich habe mal eine Zeit lang IRC, als wir den angefangen haben, hier den Chat bei uns, habe ich auch mal wieder andere IRC-Kanäle auf der Arbeit abonniert. Da kann ich das dann nebenbei laufen lassen. Da habe ich genug Rechner stehen. Das ist noch schlimmer als auf Facebook. Da sind drei Leute und das war's auch. Das sind nur die Einzigen, die was sagen den ganzen Tag. Mhm. Und dann hast du noch den Effekt, wenn du irgendwo was schreibst, dass du natürlich sofort den Hauptklugscheißer und Häuptling hast, der sofort dir erstmal einen verblasern will. Und dann gehe ich schon, weil da habe ich gar keine Lust mehr zu. Also dann lass sie doch machen. Und, ja. Also folgt euren Stars, die Buddy und Tracer auf Twitter. Ja, unbedingt. Da könnt ihr uns auch anquatschen. Da antworten wir relativ Erzähl schnell. Erzähl nicht so einen Scheiß. Folgt dem Tracer und lass mich da in Ruhe. Ich habe schon wieder ein paar entfolgt, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf, manche Sachen. Mann, ey, das ist mir alles so, so Gutmensch-Sachen, die dann kommen und mir, und ja, aber findest du das denn gut durchdacht? ich weiß, als ich gesagt habe, ich will nicht mehr Admin sein in meiner Gruppe, weil ich einen bestimmten nicht sehen will, kommt als nächstes, oh, das kannst du doch so nicht schreiben. Doch, kann ich. Finde, den ist ein Arschloch. Fertig. Mein Gott nochmal. Ist doch besser, wenn er das weiß, dass ich so von ihm denke, als wenn ich das heimlich mache. Was soll denn das? Muss ich mir so ein Gequatsche da noch anhören? Das geht mir sowas von auf die Nüsse. Die wird dann mittlerweile, ich habe es dann erstmal, habe ich gemacht, geblockt. Dann baue ich mir wieder meine eigene Bubble. Dann hörst du dir wieder an. Ja, aber den hast du ja gar nicht. Hast du nur deine eigene Bubble? Wie lebst du in deinem eigenen? Ja, tue ich. Werde ich glücklich mit. Und wenn dich das stört, dann tu das doch anders. Mein Gott, leck mich. Ich muss jetzt nochmal kurz in Krise und Palk anwenden. Also MySpace sind wir nicht, das ist eher so für Musiker. MySpace, aber ja. Wir haben jetzt vor kurzem auf StudiVZ eine neue Gruppe aufgemacht. Joint uns. Ja. Ja, ich bin da schon nicht mehr Admin, aber. Ich überlege mir so damals, als die Chats aufkommen, ne, da bist du dann auch da so rein und dann ging es ja, wie ging es denn los? Weißt du, so, na du? Dann kam, bist du da drin? Dann kommt, na du, was ist denn das? Was willst du auf na du antworten? Dann sagst du, hey. Ich kenn's überhaupt nicht. Und dann kommt so ein Smiley-Zwinker-Zwinker auch hier und du denkst, okay, so war damals mein Chat, ja. Also bin da rein, dann kommt na du. Dann denke ich, na du, was meint er mich? Hey. Dann, na, auch hier, Zwinker, Zwinker. Dann dachte ich, okay, also. Ja, es ist, ja, ich weiß, was du meinst. Also mir ist diese Chatzeit auch vorbeigegangen. Ich habe, also bis heute frage ich mich, was ich mit WhatsApp, wie der ganze Scheiß heißt, habe ich alles auf dem Handy. Will ich nicht, brauche ich also nicht. Also WhatsApp alles ist cool, da kommen immer irgendwelche komischen Videos, schicken wir uns immer gegenseitig hin und her. Also mit meiner Frau kann ich das nutzen. Weil wir wirklich dann dadurch weiter arbeiten, keine Kinder, ist einfach, das ist wirklich praktisch für uns. Aber das ist auch fast die einzigen. Und was sich ergeben hat, die meisten unserer Mieter sind auf WhatsApp. Was sehr praktisch ist. Weil da kannst du denen von da aus in den Arsch drehen, wenn die Miete mal nicht kommt. Das ist aber auch schlecht, weil Herr die Buddy, hier tropft der Wasserhahn. Ja, mach ja nichts, da kümmere ich mich auch drum. Okay. Das will ich ja sogar wissen. Also, okay. Also für Vermietung ist das auch gar nicht. Ja, ICQ, schlecht. Genau so. Ich kam nicht drauf. Sie ja, ICQ, außer die Seite, völlig an mir vorbei. Knuddels.de. Stimmt, mit meiner Frau nutze ich natürlich auch noch. Klick da bloß nicht drauf. Ja. Mit meiner Frau nutze ich auch WhatsApp. Dann kommst du dann meistens, kannst du heute Krümel abholen. Dann schreibe ich meistens zurück. Wollen wir sie nicht einfach da lassen, dann wäre sie morgen früh gleich dort, wenn es um Kindergarten geht. Ja, boah, wie kann das? Ja. Dann ist aber auch immer, weil man, dann merkst du auch so, weißt du, ich bin immer so der Harte, aber meine Frau, dann ist auch immer kurz erst ein bisschen Bedenkzeit. Lass sie mal doch abholen. Bevor du Schläge kriegst, ja. Was hast du denn jetzt draufgeklickt? Ich sehe das gar nicht. Ist das irgendwas? Nee, das war nicht, ein Fake. Ach so, ein Fake. Ich denke, wir sind ja auch jetzt, ne, eigentlich durch. Ja. Guck mal, ich bin echt, also. Also ich habe begeistert, dass 15 Leute, das vermutlich sind die alle weggenickert, aber dass 15 Leute am Ende nach 2 Stunden 30, die wir jetzt mittlerweile rum haben, immer noch im Chat sind, das bewundere ich immer wieder. Oh, bei mir zu Hause gibt es heute übrigens noch Sex. Jeden Tag, klar. Auch wenn niemand da ist. Denn Chili passt jetzt aber zum Chat, wir sind noch alle da, also die bieten sich förmlich an. Nee, ich habe mal gehört, wir müssen, also Anregung für unseren Podcast. Wir sind immer so schnell vorbei. Wir müssen so einen Abbinder machen. So ein was? Ein Abbinder. Man kann nicht einfach sagen Schluss und dann aufhören. Wir müssen einen Abbinder machen. Ach so. Was ist denn das? Was ist eigentlich mit dieser Steuererklärung die ganze Zeit im Chat? Ich habe das bis jetzt nicht. Wer macht hier? Ich habe das vorher gesagt. Du. Ich mache die Steuererklärung, während ich da diesen Chat benutzt habe. Auf dem Bierdeckel. Ich, ja, 274 Seiten dieses Jahr. Und dann fällt mir auf, oh, kommt noch ein Beleg, tatsächlich, nachdem ich die fertig habe. Ne? Kommt von Heike, die ist ja als Beamtin so halb privat versichert. Kommt noch ein Beleg nach, muss ich den nachreichen. Kein Witz, muss aber 68 Seiten ausdrucken. Das fährst du ehrlich nicht. Das heißt, wenn du dieses Elster-Ding übertragen hast, ja, musst du danach diese Kompakt-Elster-Erklärung nochmal ausdrucken. Ja. 68 Seiten nochmal. Nochmal Pakete geschickt. Also die haben jetzt dieses Jahr von uns fast 400 Seiten Steuererklärung bekommen. Also sorry, aber die sind doch nicht mehr ganz dicht. Also ernsthaft, das ist doch krank. Wozu habe ich denn Elster noch und muss dann 400 Seiten hinterher schicken? Ja, weil du keine, es gibt doch Belegfreiheit. Du musst das, da hast du die Signatur denn, hast du eine Signatur, die mit Unterschrift? Ja, aber ich muss ja trotzdem die Belege einreichen. Ja, es gibt Belegfreiheit. Also Belegverzicht, so heißt das. Nur gewisse Belege, die dein Programm da aus. Ja. Aber das waren, die musstest du einreichen, ja. Denn ich muss ja für die Wohnung zum Beispiel, muss ich ja die Jahresabrechnung machen. Sonst ja, das stimmt, muss ich ja belegen, wie sich die Summen zusammensetzen. Ist völlig absurd. Also ernsthaft, sowas bescheuert. Also ich habe letztes Wochenende einen halben Tag dran gesessen. Es kam nämlich Fehler 48 mit einer super Erklärung. Und du kannst das nicht abschicken, weil Fehler 48, sie müssen in Zeile 27 irgendwas ändern. So. Geil, ja. Aber sowas, was? Sowas kenne ich, ja, ja. Jürg Trump. Ja, ganz so viele Immobilien haben wir noch nicht. Das Schlimme ist, die Immobilien, das ist ja noch nicht mal viel Arbeit. Ich mache das ja wirklich so mit der Software, akademische Arbeitsgemeinschaft. Und da brauche ich nur die Daten vom letzten Jahr übernehmen. Hm. Leider haben wir fast jedes Jahr entweder eine Wohnung geh- oder verkauft. Aber das ist nicht viel Arbeit, wenn du weißt, wie es geht. Das Problem ist einfach das Papier. Also einfach, was du an Rechnung und so absetzen willst. Da musst du ja jeden Beleg einreichen. Ja. Und du sagst Belegfreiheit, ja, glaub mal dran. Die wollen für alles einen Beleg. Selbst von der Bank reicht nicht die PDF, die mir zugeschickt haben, sondern wenn ich das einreichen will, muss ich von der Bank einen Originalausdruck haben. Also es ist, ach naja. Aber es hat auch jetzt nicht mehr ganz so viel mit Geocaching zu tun. Nicht wirklich, aber wir reißen alle Themen immer mal kurz an. Wir sollten jetzt einen Abbinder, ich dachte, das ist jetzt der Abbinder. Ihr solltet auf jeden Fall mal Abbinder bei Google Fotos da ist doch schon eingeben und dann mal gucken, was da kommt. Das ist immer wieder lustig. Art. Ich gucke jetzt mal einmal auf diesen Link und dann fahren wir das hin. Guck mal, das ist doch gut, denn sonst nach 3 Stunden geht ja auch unser MixlR da mal zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange das überhaupt noch läuft. Muss ich echt mal nachgucken. Ach, das ist mir zu viel Text. Außerdem ist das wieder so ein Punkt, wir müssen gar nichts. Wenn ich muss, gehe auf Klo oder ich hole mir eine Plastiktüte von Saki. unserem Event-Kümmerer und wir möchten... Der Meister aller Klassen. Man nennt ihn hier in Hamburg auch nur den Meister, weil seine Listings sind immer wieder grandios. Also auch seine Tradis und so. Haben alle, da wird einem immer mit Strafanzeigen gedroht, wenn der Cash kaputt gemacht wird. Und also die muss man echt gelesen haben. Die sind schon ganz großes Kino. Also wenn es in Hamburg je ein Mega gibt, dann von Zarkia. Und dann könnt ihr euch aber auch behütet und fühlen und ihr werdet sehen, ja. Announcements, endlich mal einer, der sie nutzt. Da steht dann einer hinterm Busch mit der Tüte, hält die auf. Hat den jemand live erlebt? Nee, noch nicht, aber am 7.5. kommt in den Stadtpark. Alle aus ganz Deutschland kommt hier hoch. Der Mann mit den Tüten kommt auch. Macht echt, ohne dass er was dagegen machen kann, ein Mega aus diesem Event. Das wäre so geil. Der Stadtpark ist groß genug, das wäre alles überhaupt kein Problem. Lass uns Mega von dem Scheiß machen. Ich möchte sein Gesicht sehen und der wird sich, glaub mir eins, der freut sich den Rest seines Lebens darüber. Da ist er der Typ für. Wenn der die Leute kommen sieht, freut er sich einfach, dass sie da sind. So ein also, Typ ist er. Genau, die Abrocker haben ihn schon live erlebt. Die haben seitdem nur so ein Zucken im Auge, wenn sie das hören. Aber ich sehe schon, wir alle da stehen, applaudieren und verbeugen. Also. Ja, also ich kann nur sagen, kommt nach Hamburg, dann machen wir ja doch noch Mega dieses Jahr. Da brauchen wir kein Icon für, das kriegen wir auch so hin. 7.5. im Stadtpark, tolle Gegend. Das ist Vatertag, da können auch besoffen kommen. 7.5. ist doch nicht Vatertag. Nee. Das ist ein Tag vor Muttertag. Ja, ein Tag vor Muttertag, ist egal. Oder? Ist das nicht das Wochenende Vatertag? Ich meine, das wäre so gewesen. Ich bin da jetzt aber überfragt. Aber ich meine, das wäre... Kann mal einer nachgucken? Ich kann das immer so schlecht hier auf dem Rechner, auf dem wir senden. Wollen wir noch was zu den also nächsten... Oh, nee, ist Samstag. Das Icon für das Zarkie-Mega wäre das wohl braun. Das ist nicht Icon. Nein, das ist, weiß ich nicht. Aber wir brauchen Souvenirbraucher. Ja, das war Zarkie-Souvenir. Aber der macht bestimmt einen Banner. Das funktioniert da zwar nicht, aber ist egal. Das ist nicht so schlimm. Zarkie macht das schon. Der macht keinen Banner, da gibt es keine Announcements. So, siehst du, 5. Mai ist Vatertag und es ist am 7. Mai. Ich meine aber 7. Mai, ja, ne? Ich wäre mir jetzt nicht ganz Sunnyfair-Souvenir. Ich kaufe doch noch so eine Plastik, ich kaufe echt noch so einen Pappkarton und stelle den da hin, in den man reinkacken kann. Das finde ich grandios. Also für die Konserven, am 7. Mai ist dein Muttertor, genau. Oh. Nach Frankreich die 2400 Caches. Ach, dann bist du gleich da. Ach so, hab ich jetzt, Quatsch, ich habe da jetzt nicht ein, echt... Oh, du bist ja eine Lusche. Ach, das schaffe ich. Dann wisst ihr ja jetzt, wohin ihr das in deinem Moderator macht. Ich wette, wenn es ein Logbuch gäbe, würde ich drinstehen. Oh geil, 7.5. das Hafengeburtstag in Hamburg. Also, Kinders, es lohnt sich, nach Hamburg zu kommen, egal von wo. Es geht doch erst 18 Uhr los und ja. Open End bis 22 Uhr, vielleicht auch länger, vielleicht bis maximal länger. 0 Uhr. Warum wohl maximal 0 Uhr, habe ich auch nicht durchschaut. Ja, aber dann ist der nächste Tag. Ja, und? Dann geht nicht mehr, dann ist die Plastiktüten voll. Die Kackabgabe ist bis 0 Uhr geöffnet, danach wird geschlossen. Ja, mein lieber Maurer, am 7. Mai ist aber die Dein-Mutter-Tour zu Ende. Das heißt, wenn das Event von 18 bis 22 Uhr oder mehr als 0 Uhr geht, komme ich auf jeden Fall noch. Neuer Tag, neues Event. Zito, das mache ich nicht mit. Die Tüten sammle ich nicht ein. Das ist mir zu eklig. Ach, nach wegen der brütenden Vögel ist Nachtruhe. Ja, ist klar. Um 0 Uhr schließen die Nester, oder wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich müssen wir mal, der Chat ist heute so gut, den müssen wir eigentlich draufstellen. Guck mal, ausmisten des Stadtparks. Ah, herrlich. Ich finde das so. Also das, nee, da kann auch, ich glaube, da kann Krieg ausbrechen und es kann hageln. Ich fahre dahin. Das will ich echt erleben. Ich muss den Typen auch manchmal kennenlernen. Ich finde ihn, der hat einfach was. Also der ist einfach grandios. Ah, herrlich. Genau, ab nur. Und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt den Podcast. Ja, also packt eure Windeln und Plastiktüten und kommt am 7.5. in den Stadtpark. Ich glaube, das wird einfach ein grandioser Tag. Wir beenden es einfach mit Griso. Ab 0 Uhr ist Nachtruhe befohlen. Ja, und immer dran denken, Hände auf die Bettdecke, sodass man sie sehen kann. Ja? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Also, ja, wir haben jetzt nicht gesagt, wann das nächste Mal ist, egal. Ist Konserve. Ach, herrlich. Ja, mach alles hier, mach zu den Scheiß. Warte mal, ist er jetzt raus? Aufnehmen tut er ja eh noch einen Moment länger. Ey, kriegst du Pippi in die Augen, aber es ist auch ich grandios. Meine Augen drehen sowieso schon, ey. Ich finde, der ist irgendwann, pass mal auf, irgendwann kommt da Michael Mittermeier um die Ecke und sagt, hey, ich war's. Die ganze Zeit hat den Zack, ihr Account, weil ich nämlich den Höcker, nee, Hohecker heißt er. Ich wollte schon sagen, weil ich dem Honecker, weil ich dem Honecker mal zeigen wollte, wie Geocaching geht. Ah, herrlich, ey. Ah. Zaki ist schon einer von den ganz Großen. Also wirklich von den ganz Großen. Ist das jetzt da aus oder senden wir doch? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, zeichnet jetzt nur auf, das dauert. Zieh den Stecker raus. Bist du Mixer, er speichert das diesmal ab, habe ich vorsichtshalber angestellt. Oh, guck mal, der Chat läuft jetzt auch langsam aus. Das war jetzt aber ein harter Cut, ja. Wie lange sollen wir das denn noch immer machen? Kurz und kackig. Ah, herrlich. Ich fand die Folge schön. Ah. Ja, ich glaube, der drückt jetzt hier auch mal Stopp.